Ich habe Buster Keaton nicht so viel Magie, so viel Innovation, so viel Selbstreferenzialität, aber vor allem tatsächlich auch in erster Linie nicht so viel Poesie zugetraut. Floa, gibt's so, wegen dieser heutigen Episode machst du überhaupt diesen Podcast mit mir, oder? Auf jeden Fall. Mein Pile of Shame muss kleiner werden. Und Sherlock Jr. war definitiv einer darauf. Von vielen als einer der besten Stummfilme aller Zeiten betitelt. Irgendwie in allen Toplisten ganz weit oben. Definitiv. Ich habe ihn nicht gesehen. Du kanntest diesen Film nicht? Ich kannte diesen Film nicht. Herzlich willkommen, ihr da draußen, zu einer neuen Episode des Muss-Man-Sehen-Podcast, wo wir uns gegenseitig schämen dafür, dass wir bestimmte Filme nicht kennen. Und Floa kannte Sherlock Jr. nicht. Und ich schäme euch natürlich überhaupt nicht dafür, dass ihr diesen Film auch nicht kennt. Und wenn ihr ihn nicht kennt, dann guckt ihn bitte vorher. Er ist schlanke 44 Minuten lang aus dem Jahre 1924. Also auch nicht besonders textlastig. Also schaut extrem wenig textlastig. Ja? Ich hab noch so in der Recherche gefunden, es gab offensichtlich so ein Battle zwischen Buster Keaton und Charlie Chaplin. Ja. Wer weniger Texten seinen Film unterbringt. Das müssen wir alles noch besprechen. Darauf kommen wir auf jeden Fall zurück. Bevor wir aber anfangen, möchte ich noch mal ganz kurz das Konzept erklären. Also ich gebe Floa in einer Woche einen Film auf, weil ich hoffe, dass ich seinen Horizont erweitern kann, und in der nächsten Woche gibt Floa mir einen Film auf und hofft, dass er mir mit einem Horrorfilm irgendwie den Horizont erweitern kann. Ich verstehe Floa immer nicht. Oder mit irgendwelcher ganz schrecklichen Kunstkacke. Ja, oder so bizarrem Zeug aus den 70ern mit viel Sex und Gewalt. Ja. Irgendwas, um Johannes zu ärgern, finde ich immer. Und er findet auch öfter mal was, um mich zu ärgern. Ja, aber ich mein's schon ernst mit dir, Floa. Ich mein's auch ernst mit dir. Ich möchte, dass du meine Filme magst. Jedes Mal, selbst wenn du total irritiert davor sitzt. Ich gebe dir die Filme nicht, um dich zu ärgern, sondern ich gebe dir die Filme, damit du sagst, oh, interessant, das hat meinen Horizont erweitert. Was zur Hölle soll dann Blue Movie? Alter, die Geburtsstunde des Golden Age of Porn, müssen wir da wirklich nochmal drüber reden? Nein, okay, hört euch die Episode das so an, wir hatten sehr viel Spaß. Aber heute hatte Johannes einen Film für mich und er sagt uns jetzt auch einfach mal, worum es geht in dem Film. Sherlock Jr. von und mit Buster Keaton. Busters großer Traum in diesem Film ist die Arbeit als Meisterdetektiv. Sein derzeitiger Job als Mädchen für alles in einem Kino ist allerdings meilenweit davon entfernt. Als die Taschenuhr des Hausherrn seiner Verlobten gestohlen wird, sieht er seine Chance, wird allerdings schnell selbst des Diebstahls überführt. Buster muss beweisen, dass er nicht schuldig ist, sondern sein Rivale Scheich, der sich an seine Verlobte anbiedert. Viel Zeit hat er nicht, denn die Arbeit ruft. Als Filmvorführer sitzt er im Projektionsraum fest und schläft ein. Statt im wahren Leben zu ermitteln, erträumt er sich eine Rache als gewieftes und weit bekanntes Ermittlergenie. Im Traum schafft er alles mühelos, aber im wahren Leben muss seine Freundin das Verbrechen aufklären, um dann zu ihm zu eilen, ihn aus seinen Heldenträumen aufzuwecken und ihm zu verkünden, dass er freigesprochen ist. The girl easily saves the day. Und Buster bleibt nichts anderes, als vom Film, der gerade läuft, Tipps anzunehmen, wie man seine Geliebte küsst. Floa, wie oft haben dir Filme schon die Beziehung gerettet und dir gesagt, was du machen musst, um eine schwierige Situation zu überstehen? Da ich zu viele Filme gucke mit wirklich großem Melodram und sehr dysfunktionalen Beziehungen, habe ich mich selten an meinen Filmen orientiert. Hat dich Marriage Story nicht inspiriert? Ja, lieber nicht. Nein. Ja, ich habe auch nie so 1:1 wie Buster Keaton das in diesem Film macht, auf die Leinwand geschaut. Nein. Um mir sagen zu lassen, was ich alles machen muss und um dann den Sex auszusparen und mich irritiert zurückzulassen mit, okay, aber Babys? Will ich das? Und was ist dazwischen? Und wie geht das? Wie interpretierst du diesen letzten Blick? Wenn wir jetzt sind wir schon dabei. Du hast es aufs Tableau gebracht und gleich am Anfang dieser Folge reden wir also übers Ende. Wie interpretierst du den Blick von Buster Keaton? Nur für euch zur Erklärung. Er versucht, seine Geliebte steht vor ihm, rauszufinden, was er als nächstes machen muss. Ja. Er ist ein bisschen hilflos. Und er guckt einfach rüber zum Film, der gerade im Kino läuft. Und der ist ja Filmvorführer. Und da steht genauso wie er mit seiner Geliebten gerade der Held der Geschichte mit seiner Geliebten. Und er macht Liebesschwüre, Küsse und so weiter. Und Buster guckt einfach immer und macht das dann nach bei der Frau. Und dann gibt's aber typisch für Hollywood in der Zeit eine Blende. Der ganze Sex, der dann kommt in der Beziehung, wird ausgeblendet und plötzlich haben die beiden zwei Babys in der Hand. Zwillinge. Er hat sie auf dem Schoß, sitzt im Schaukelstuhl, ist total glücklich. Und Buster Keaton, der Filmvorführer, guckt auf die Leinwand. Und dann ist die Frage, was sehen wir in seinem Blick? Darüber gibt es auch strittige Debatten. Es ist eine der größten Debatten der Filmgeschichte. So weit würdest du gehen? Ist es der Blick von Dustin Hoffman aus The Graduate, der denkt sich, oh mein Gott, was habe ich getan? Oh mein Gott, dahin führt das also? Mhm. Oder ist es der Blick eines ratlosen Naivlings, der sich die Frage stellt, aber wie komme ich dahin von da? Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Ich bin auf der Seite von denen, die das als den irritierten Blick des Naivlings interpretieren. Ich finde, dieses am Kopf kratzen und dieses verschüchtert gucken ist eher so die Frage, ich glaube, ich hätte doch nochmal aufpassen sollen, als meine Eltern von den Bienchen und Blümchen erzählt haben. Ja, ich würde es auch so interpretieren. Ich finde allerdings die dritte Variante eigentlich am besten, dass er sich denkt, Moment, ich muss den ganzen Sex überspringen. Ich will den ganzen Sex haben. Was ist los? Aber wirkt seine Figur, wirkt dieser Filmvorführer, der keinen Namen hat? Nein. Wirkt der wie jemand, der auf Sex aus ist? Ich finde, er ist so ziemlich das asexuellste Wesen, das man sich vorstellen kann im Kino. Viele, viele, viele Figuren aus der Zeit, die so Stummfilmstars waren, sind vom Charakter her sehr asexuell gewesen. Wenn ich mir so Chaplin-Filme anschaue, war ja auch sehr romantisch naiv, aber nicht sehr sexuell. Umso krasser, wenn man sich dann vorstellt, dass die Leute, die gespielt haben, voll die Schwerenöter waren und alle zwei Wochen mit irgendeinem anderen Starlet zusammen waren oder mit mehreren gleichzeitig. Ja. Wobei Buster jetzt nicht das größte Beispiel dafür war. Ja, aber was tatsächlich, also was total krass ist in diesem Film, ist natürlich diese Figur, die Buster Keaton spielt, ist der absolut gute Naivling. Und das ist aber auch immer seine Figur irgendwie, ne? Also fast immer. Naja, bei The General ist er schon ein bisschen kämpferischer und ein bisschen weniger verträumt. Ja. Und hier haben wir ja ganz am Anfang schon diese eine Szene, die ihn so eindeutig definiert, nämlich wenn er das Geld findet. Und dann kommen verschiedene Leute und sagen, dass sie Geld verloren haben. Und er gibt halt dann von seinem eigenen Geld raus, weil er nur diesen einen Dollarschein gefunden hat. Aber offensichtlich wurden 3-4 Dollar verloren. Der schönste Build-up, den ich mir vorstellen kann dafür. Er findet das im Müll, steckt es ein und holt schon seinen guten Anzug raus, um das Geld ausgeben zu gehen. Und dann kommt jemand und sagt, ich habe hier Geld verloren. Und er sagt, beschreiben Sie es. Und ich finde dieses Beschreiben Sie es so großartig. Auch sehr schön, wie sie es dann beschreibt. Ja, nämlich ganz Stummfilm-like, dass sie wirklich einfach nur mit ihren Händen diese Geste macht, wie halt ein Geldschein geformt ist. Wir haben hier ein Rechteck vor uns. Genau, und dann den Adler nachmacht. Ja. Und sie guckt natürlich auch immer über seine Schulter, was ich noch naiver finde für alle in der Szene. Sie kann sich nicht erinnern, wie ein Geldschein aussieht, oder was? Nicht, wie der spezifische Geldschein aussieht. Ja, der ist ja auch sehr anders als die anderen dieser Welt. Und dann ist es ja wirklich, dann haben wir ja wirklich diese ganz traurige Geschichte. Er gibt ihr den Dollar und dann kommt noch jemand. Und dann kommt noch jemand. Und er gibt nach und nach sein ganzes Geld raus, weil er ist irgendwie verpflichtet dazu. Das ist es ja, die Witze kommen immer in 3 Stufen, ne? Und das zweite ist eine alte Dame, die auch sehr bemitleidenswert aussieht. Und das dritte ist so ein Bulli, der eigentlich nur gucken muss und der sofort, hier hast du Geld. Und der so, ich brauche gar kein Geld, was ist los? Ja, behalt dein Geld. Und guckt dann in den Müll drin rum und findet eine Brieftasche voller dicker Geldscheine. Ja. Es ist unglaublich geil. Ich finde den Witz so großartig. Ja. Und dann wissen wir alles über diese Figur. Wir wissen, wer dieser arme kleine Tropf ist. Der Hoffnungen hat, der Träume hat und der versucht irgendwie diese Träume zu verwirklichen und der beziehungsweise der es nicht groß versucht. Also ich meine, ja, sein Traum ist natürlich die Ruth, die Frau, um die er wirbt. Aber daneben hat er ja offensichtlich eine sehr blühende Fantasie und liest dafür Sherlock Holmes für Dummies, um sich auf einen potenziellen Detektivjob vorzubereiten. Ja. Dieser Blick ist so großartig, oder? Er hat dieses Teil in der Hand. Und wie er da liest und seine Schnurrbart da anhat und so und ihm der Chef im Kino sagt, ja, clean up this theater before you clean up some mysteries. Ich finde sie großartig. Wir haben hier schon die ersten Beispiele von einer sehr spezifischen Art und Weise, wie Stummfilm-Gags funktionieren, wie so Humor überhaupt in der Zeit funktioniert hat in so einer bestimmten Art und Weise. Kannst du was damit anfangen, Chlor? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich nicht der größte Slapstick-Fan. Ja. Und Ich mag tatsächlich, also ich bin tatsächlich nicht so ein Fan von diesem action-driven Humor, den man halt sehr oft in den Slapstick-Filmen auch findet. General, ja. Den Film von Buster Keaton, über den wir schon gesprochen haben. Ist den du aber einzig, auch, soweit ich weiß, richtig gut fandest. Den fand ich richtig gut. Ist ein einziges Action-Fest. Ja, das stimmt. Ich mag diese visual Comedy, wenn sie mit einer gewissen Form von Poesie einhergeht. Deswegen bin ich eigentlich, wenn ich auf die Zeit drauf gucke, mag ich deswegen Chaplin. Ich finde halt The Kid total geil. Ja. Weil ich liebe es, wenn dieser Slapstick-Humor nicht einfach nur ist, jemand rutscht auf einer Bananenschale aus, sondern wenn du das Gefühl hast, da wird so ein Stück Magie eingefangen, so ein Stück Poesie, Verträumtheit, vielleicht auch so ein Stück Surrealismus. Und Sentimentalität? Und Sentimentalität. Und damit kann ich sehr viel anfangen und das haben wir in diesem Film ja sehr viel. Ja, ja, ja. Und deswegen finde ich, zünden auch die meisten Gags bei mir, weil es gibt Ausnahmen, aber fast alle Gags in dem Film haben so, erfüllen Funktionen, die über den Witz, über das Einfache hinausgehen, über das, okay, haha, jetzt ist jemand gefallen. Ja. Und die uns verraten uns ein bisschen was über die Figur, über die Umstände, in der die Figur agiert, über die anderen Akteure und vor allem auch über seine Wünsche und seine Träume, ein Held zu sein, weil der Großteil des Films findet ja tatsächlich im Film statt, ja. In dieser Metaebene, beziehungsweise in seinem Traum. Ja. Das heißt, wir haben hier eigentlich so eine ganz, wir haben 17 Minuten Realität und der Rest ist einfach nur freudianische Traumdeutung. Das Tolle ist, jetzt mal kurz mit Trivia reingehauen. Sherlock Holmes wurde damals noch geschrieben, ne? Arthur Conan Doyle hat noch geschrieben. Ja. Was ich eine wahnsinnig wichtige Information darüber finde, weil auch wenn man sich genau damit beschäftigt, was da eigentlich alles an Referenzen im Film drin ist, es sind wahnsinnig viele popkulturelle Referenzen drin, die wir nicht verstehen. Ich kenne keine einzige davon. Ich auch nicht, keine einzige. Und ich habe dann nachgelesen und habe festgestellt, meine Güte, der war ja richtig, der war hochaktuell und der hat sich über alles Mögliche lustig gemacht, was damals aktuell war. Und ich verstehe keinen einzigen Gag davon. Ja. Aber die Leute müssen flachgelegen haben wegen dieser Gags. Gar nicht so sehr wegen der Sachen, die dann in den 50ern, als dieser Film nochmal aufgeführt wurde, yeah. Leute so dermaßen zum Lachen gebracht hat, dass Buster Keaton es selbst nicht geglaubt hat. Der hat vor dem Kino gestanden, der ist nie in seine eigenen Vorstellungen reingegangen, weil er nicht mit dem Publikum zusammensitzen wollte, während der Film läuft. Und hat da draußen das Gelächter von den Leuten da drinnen gehört. Und das war früher, als der Film aktuell war, noch nicht so. Krass, ne? Erst in den 50ern, retrospektiv, haben die Leute eine unglaubliche Freude an diesem Film nochmal entdeckt. Ja. Total krass. Der Film galt ja als verloren tatsächlich eine Zeit lang. Ja. Und er wurde dann wiederentdeckt, wie viele Buster Keaton-Filme, frühere Buster Keaton-Filme so aus den 20ern, bevor er bei MGM war, galten als verloren. Und dann wurde er wiederentdeckt und hatte nochmal so diesen großen Rerun und wo dann alle gesagt haben, das ist ein Meisterwerk. Ich kann es total gut verstehen. Also wenn du jetzt sagst, ja, er hat ganz viel aktuelle Bezüge reingebaut, ganz viel Selbstreferenzialität, finden wir nicht. Aber er scheint ja trotzdem zu funktionieren. Ja. Und ja. Das Spannende ist, warum er trotzdem funktioniert. Ich glaube, was eine ganz große Rolle dabei spielt, ist so dieses universelle Meta, Metafilm, selbstreferenzielle. Ja. Dafür gilt er ja unter anderem als Pionier, dass er es geschafft hat, Film im Film zu machen und auch dieses, ich bringe in die Leinwand, ich bewege mich in einem Film und Filmhandlung wird dadurch nochmal persifliert, war einfach einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, der das gemacht hat. Und dass er das aber nicht einfach nur macht, damit sich so ein paar Hollywood-Leute einen drauf runterholen können, sondern dass es halt auch so ein bisschen so in diesem Geist steht, wir erzählen hier was mit Traum und Magie zu tun hat. Wir versuchen zu vermitteln, was so toll ist am hollywoodschen Eskapismus, was so toll daran ist, in die Leinwand zu springen und das ist halt einfach zeitlos. Man muss die Timeline sich mal vorstellen, ne? Der Film ist 1924 rausgekommen und 1889 haben die Ersten angefangen, in irgendwelchen Varieté-Shows überhaupt Filme experimentell zu zeigen. Ja. Das heißt, wir haben ein Medium vor uns, was 30 Jahre alt ist. Maximum, also gebrauchbar. Die Reise zum Mond war 1904 oder sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau. War die Reise zum Mond nicht sogar noch vor dem 1902? Die Reise zum Mond war 1902. Es ist vieles gemacht worden, experimentiert worden damit, aber richtig zum Massenmedium und zu einem Massenmedium, von dem man auch Ratschläge annimmt, wie er am Ende, was wir jetzt schon hatten, ne? Diesen Sprung, den finde ich so krass, das so zu beobachten. Aber wenn ich auf heute gehe, wenn ich jetzt gucke, was unsere Entwicklungen mit dem Internet zum Beispiel sind, wie lange ist das Internet gebrauchsfähig? Auch erst seit 30 Jahren. Ja, ziemlich genau 30 Jahre, würde ich sagen. So in Mitte der 90er hat es angefangen. Ja. Also insofern, und wir haben so wahnsinnig viele selbstreferenzielle Sachen im Internet. Ja. Das Internet ist eine einzige Selbstreferenz. Ja. Also insofern, ich verstehe das, aber ich finde es trotzdem wahnsinnig beeindruckend. Seine Art und Weise, damit umzugehen und mit welcher Leichtigkeit er mit allem spielt, ja, was das Medium Film zu bieten hat. Und rauszufinden, was das Medium Film alles zu bieten hat. Es ist schon beeindruckend. Es ist ziemlich krass. Ich finde es halt vor allem auch beeindruckend, wenn man es mit anderen Filmen der damaligen Zeit vergleicht. Also wir haben ja in zumindest in Europa haben wir ja so eine Blütezeit. Das ist einfach die Zeit des expressionistischen Stummfilms auch. Während du vergleichst, möchtest du Tee? Ja, oh ja, sehr gerne, bitte. Also wir sind irgendwie so in der Zeit von Nosferatu und von Caligari. Aber Amerika ist nochmal so ein anderes Ding. Und wenn du auf Amerika guckst, dann hast du auch deine großen Stummfilme. Wir haben zum Beispiel über Wings gesprochen. Ja, stimmt, ja. Die aber im Vergleich zu dem, was die Expressionisten in Europa gemacht haben, dann doch sehr konservativ sind, sehr brav. Ja. Und dann haben wir Buster Keaton, der eigentlich aus so einem typischen, aus dem typischen Slapstick-Umfeld kommt. Ja. Der so mit Charlie Chaplin zusammen und Woodville gemacht hat und genau, so, ne? Genau. Also auf der Bühne viel war. Da hat man ja auch gewisse Erwartungen dran. Man erwartet Physical Comedy, man erwartet Slapstick, man erwartet Leute, die hinfallen und man findet das voll lustig. Und ich habe, wie gesagt, das ist mein zweiter Buster Keaton-Film. Ja. Ich habe davor nur General gesehen und ich habe Buster Keaton abgespeichert. Ja. Ich habe Buster Keaton abgespeichert als der große Actionstar der Slapstick-Leute aus der damaligen Zeit. Also im Grunde eigentlich derjenige, den man mehr mit Jackie Chan als mit Mario Barth vergleichen würde. Mario Barth ist Mario Barth hat hier nichts zu suchen. Moment. Aber genau, der Jackie Chan, der Stummfilmstar ist im Vergleich zu Chaplin, der vielleicht eher so der Steven Spielberg ist oder so. Ja, okay. Und so habe ich ihn voll abgespeichert und Gott, hätte ich dich nicht, würde ich heute noch denken, dass Buster Keaton der Typ ist, der in der Uhr hing. Ja, das ist Harold Lloyd. Und mit dieser Erwartung bin ich an diesen Film gegangen und habe gedacht, okay, ich kriege wieder so ein General Action Fest raus. Mhm. Und es hat mich total umgehauen. Ich habe nicht mit dem gerechnet, was ich da gesehen habe. Geil. Ich habe Buster Keaton nicht so viel Magie. Innovation. So viel Innovation, so viel Selbstreferenzialität. Aha. Aber vor allem tatsächlich auch in erster Linie nicht so viel Poesie zugetraut. Ja. Dieses ganze Zeug, was er da macht, diese ganzen innovativen Ideen, diese Cuts, auf die wir noch zu sprechen kommen, wie er in die Leinwand reinspringt, wie dann rumgeschnitten wird. Das ist nicht wie bei der Reise zum, also die Reise zum Mond ist ein toller Film, aber es ist nicht wie bei der Reise zum Mond eine Trickshow. Es ist nicht so ein Oha, oh cool, oh, das können sie. Ja. Sondern du guckst das und es macht total Sinn, dass er das macht, weil es die ganze Zeit in dieser Traumwelt ist und weil es ja diesen surrealistischen Touch hat, was total krass ist für einen amerikanischen Slapstick-Film aus der damaligen Zeit. Ja. Und weil es halt einfach eine Traumgeschichte ist und offensichtlich hat Buster Keaton hier seinen The Kid getreten, hat gesagt, okay, ich habe hier ganz viel Technik, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr mit Technik beschäftigt, aber ich mache jetzt nicht einfach hier nur eine große Show und zeige, was ich alles Geiles kann mit der Technik, sondern ich setze die Technik ein, um ein Märchen zu erzählen. Das war ihm, glaube ich, auch immer wichtig, dass er die Technik, die Ideen, die technischen Umsetzungen, die Ideen, die er dafür hatte, dass die nicht nur einfach so Trickshow sind, wie du das nennst, ne? Weil das auch, ich glaube, dazu war er auch ein bisschen zu sehr Crowdpleaser. Es war ihm immer wichtig, dass die Leute am Ende auch sagen, ja, das ist cool und das ist lustig. Das heißt, er hat immer den Zuschauer im Kopf gehabt. Es gibt so Filmemacher, die man auch heute so nennen könnte, wo man sagt, ja, die haben sich ein bisschen verloren in ihrer Technik. Chris Nolan vielleicht so ein bisschen. Ja. Wo man sagt, ja, okay, der findet sich jetzt sehr geil damit, aber irgendwie geht's dann doch am Zuschauer am Ende vorbei. Mhm. Weil du dann nicht mehr nah an den Figuren und nah an der Geschichte bist. Aber Buster Keaton war immer wichtig, dass du den Zuschauer erreichst. Aber Buster Keaton war, wie du das auch so ein bisschen andeutest, ein sehr technischer Mensch. Er hat tatsächlich, also eine sehr eindrückliche Geschichte ist, dass er im hohen Alter, mit 60 oder so, sich eine Eisenbahn, eine sehr komplizierte Eisenbahn gebaut hat, um mit dem Rauchen aufzuhören. Es ist so witzig. Er hat nämlich gesagt, er hat sich die Modelleisenbahn hingebaut, alles selber genau getimed, gewusst, okay, so mache ich das. Er hat einen Zug genommen, hat es auf die Eisenbahn gelegt und hat auf Start gedrückt. Dann ist das eine ganz bestimmte Route gefahren, das Ding. Und er durfte erst wieder einen Zug nehmen, wenn sie wieder bei ihm war. Das ist seine Methode, Rauchen aufzugeben. Ja, das passt irgendwie zu diesem Menschen. Wenn man diesen Film sieht, passt das total zu ihm. Und so technisch, also er liebt einfach diese technischen Vorgänge. Ja. Und das sieht man den Film schon auch so ein kleines bisschen an, aber er hat es immer so eingesetzt, dass es wirklich auch zur Geschichte passt. Wobei es eine Stelle gibt im Film, wo ich das kleines bisschen in Frage stellen würde, aber auch in Frage vielleicht mit einer positiven Antwort. Mal gucken. Kommen wir mal zu dem großen technischen Ding. Ja. Das ist die Szene, über die die meisten Leute reden, wenn es darum geht, was er mit Technik in diesem Film macht. Buster Keaton träumt sich in den Film, und zwar als Vorführer träumt er sich quasi erstmal raus aus seinem Körper und geht dann als Geistergestalt. Alles noch, hat man schon gesehen. Mhm. Es gibt Filme, Kirk Hallen hat das auch gemacht, es haben viele Filme gemacht, also, dass er so halb transparent ist, geht Richtung Leinwand und versucht dann in den Film reinzuspringen. Es gelingt ihm auch. Mhm. Er wird wieder rausgeworfen, stolpert raus. Er springt nochmal rein. Also wie gesagt, in die Leinwand. Wir müssen das mal ganz kurz ein bisschen mehr zelebrieren. Stell dir das mal vor. Hast du das erwartet, dass das passiert, Plor? Hast du nicht da gesessen und hast gedacht, what the fuck is happening? Oh mein Gott, jetzt springt er in den Film rein? Wie hat er das denn gemacht? Nee, ich habe es überhaupt nicht erwartet. Und vor allem habe ich es nicht erwartet. Und als ich dann damit angefangen habe, ich nicht erwartet, dass es so transitionless ist. Ja. Weil diese Matchcuts aus der Stummfilmzeit kennen wir. Ja. Und die sehen aber nicht so aus. Nein. Wenn wir, heute kriegt Georges Méliès ganz schön viel sein Fett weg. Entschuldigung, Georges. Aber 1902 ist eine andere Sache. Aber wenn wir es mit der Reise zum Mond vergleichen, auch wenn wir es mit Filmen aus den 20ern vergleichen, wenn wir es mit Filmen aus den 40ern vergleichen, wenn wir ehrlich sind. Ja, das stimmt. Wenn sowas gemacht wird, dass Szenerien wechseln oder dass solche Tricks gemacht werden, dann siehst du Sprünge. Mhm. Dann siehst du, dass das nicht so wirklich sauber ist. Du bist ja aber schon einen Schritt weiter jetzt die ganze Zeit. Wir sind ja noch dabei, dass er einfach nur reinspringt. In die Leinwand reinspringen kann. Und ich sitze da und denke, what the fuck, wie macht der das? Und natürlich haben sie erstmal das als Theaterstück aufgebaut. Ne? Die Leinwand sieht wirklich super geil wie eine Leinwand aus. Es ist eine Leinwand. Es ist zweidimensional, wie es sein muss. Aber dahinter ist natürlich eine Bühne. Und auf diese Bühne springt er. Und dann werfen ihn die Schauspieler aus diesem Frame, in dem er da ist, wieder raus. Sobald er aber länger drin ist und im Film, der da angeblich läuft, eben die Szene wechselt, wechselt sie nach und nach tatsächlich zu Film. Erstmal noch nicht. Ne? Ja. Das Erste, was wechselt, ist so dieses Pedestal, diese, wie nennt man das? Diese kleine Säule, auf der er dann steht oder von der er runterfällt, das ist tatsächlich noch im Theater. Das ist noch Theater. Und dann wechselt es zu so einer zu einer Straßenszene. Zu einer Straßenszene. Fangt plötzlich die Auto und es ist auch toll gemacht, weil er dann wirklich vor den Autos ausweichen muss und in Deckung springen muss. Ich fand das vor allem so geil. Also es ist technisch, es ist erstmal krass. Sie haben es wirklich geschafft, Schnitte zu machen, die unglaublich sauber aussehen. Nicht nur für diese Zeit. Ich würde diese Schnitte heute kaufen, glaube ich. Zumindest annähernd. Er steht halt genau an der gleichen Stelle, in genau der gleichen Position in der nächsten Szene drin. Ja. Und wenn man da umschneidet, das ist wahnsinnig schwer, genau das gleiche Framing zu finden und genau die gleiche Stelle zu finden, wo man steht. Das könnt ihr einfach mit dem Handy mal ausprobieren. Viel Glück. Auch die Körpergröße richtig zu treffen. Ne? Wenn du dich mit einer Kamera auf eine Person zubewegst und von einer Person wegbewegst, surprise, surprise, sie wird größer und sie wird kleiner. Ja. Und dann musst du wirklich, also du musst einfach den richtigen Ausschnitt finden. Das ist echt. Weißt du, wie sie es gemacht haben? Erzähl du es nochmal. Es gibt nur so einen kleinen technischen Kniff. Man ist ja damals mit Filmrollen in der Gegend rumgelaufen. Und wenn der Film belichtet ist, dann kannst du den letzten Frame einmal schön abschneiden einfach. Und den dann mit als nächstes Set nehmen. Mhm. Und dann haben sie den mit so einem Apparat, haben sie geguckt, dass sie es genau auf diesen Frame, den sie jetzt mitgenommen haben, genau einrichten. Und ich kenne die ganzen technischen Hintergründe nicht, wie man es schafft, dass das dann auch so übereinander liegt, dass man es genau hinkriegt. Aber ich finde den Gedanken total genial, ne? Einfach den letzten Frame abzuschneiden. Das geht ja heute gar nicht mehr. Aber heute haben wir auch andere Möglichkeiten, sowas transparent übereinander zu legen. Ja, wir können heute auch auf den letzten Frame gehen. Aber ich finde das physisch total geil, dass das möglich war. Es ist total krass. Und dann haben sie das wirklich überall hingetragen. Sie sind auf einen Berg gegangen, um eine Klippe zu filmen. Sie sind auf die Straße, wie gesagt, gegangen, um da die Straße zu filmen. Und da musste er immer genau an der gleichen Stelle, genau an der gleichen Position stehen, damit der Schnitt so aussieht, als wäre er immer die gleiche, in der gleichen Position. In der Wüste. Auf Felsen am Meer. Wahnsinn. Und am Schluss dann nochmal in der Schneelandschaft. Ja. Und das Tolle daran ist an der Szene, sie ist technisch total beeindruckend. Mhm. Nicht nur für die damalige Zeit. Das Tolle ist, dass die Figur, die wir ja mittlerweile so ein bisschen lieben gelernt haben, da auch immer so verloren steht. Ne? Ja. Wir haben also abgesehen von der sehr lebendigen Straße, haben wir wirklich einfach Landschaften, die leer sind. Also okay, wir haben einmal zwei Löwen, da guckt er auch etwas irritiert. Aber dann haben wir wirklich einfach einen Träumer da stehen, der ganz klar weiß, was er will. Er will nämlich seinen Namen reinwaschen, er will beweisen, dass er unschuldig ist. Ja. Und der aber komplett verloren ist in dieser Landschaft und da ist niemand. Und er ist auch wirklich hilflos und er guckt sich hilflos um und ja, er fällt lustig und es gibt diese Slapstick-Momente dabei. Aber es hat auch echt diese Melancholie. Das stimmt, die super gut zu der Figur passt und super gut zu dem Setup passt, was sie aufgebaut haben. Ja, voll. Es ist ja so, dass er vorher diesen Film mit den zwei Hauptfiguren, die er ja nicht kennt, das ist ja irgendein fremder Film, einmal in seiner Fantasie ersetzt mit den Figuren, die in seinem Leben eine Rolle spielen. Seine Freundin und der Nebenbuhler. Sheik. Sheik heißt er, nicht Scheich, okay. Der Scheich. Also Sheik ist einfach der Scheich. Ich war auch etwas irritiert, als ich das gelesen habe. Aber ich glaube, es soll einfach der Schurke sein. Ah, ja. Das Ding ist, dass diese ganzen Umschnitte innerhalb dieses Films, der da laufen soll, nicht wirklich Sinn ergeben. Die sind innerhalb des Films, machen die keinerlei Progression im Film. Also warum cuttet der Film, in den er hineingeht, plötzlich zu einer Straßensituation, um dann plötzlich zu Löwen zu wechseln oder zu einer Klippe? Da ist ja niemand, es passiert ja da nichts. Ja. Es passiert ja nichts für den Film, der da eigentlich gerade gezeigt wird, in den er reingerannt ist. Für mich auf den ersten Blick eine Sache, wo ich denke, ah, schade eigentlich. Es ist nicht die Logik des Films. Es ist die Logik von seinem Traum. Und er ist der Träumer, der verloren ist. Es ist wirklich seine Verlorenheit. Ich finde natürlich macht es überhaupt keinen Sinn in dem Film. Aber wir sehen auch nicht mehr diesen Film. Er baut in seinen Traum Erinnerungen an diesen Film, den er wahrscheinlich oft gesehen hat. Mhm. Und dann kommt aber halt noch dieses andere rein. Und das ist einfach, er ist gerade einfach verloren. Er muss irgendwie, er hat ein riesiges Problem, er muss das irgendwie lösen und er weiß überhaupt nicht wie, weil wir haben ja sehr schnell gelernt, er ist ziemlich hilflos. Und das Interessante ist, am Anfang in diesem Film, wo er rausfliegt, wo er in diesen Umgebungen ist, ist er noch er selbst. Ja. Aber dann später, wenn wir dann zu der eigentlichen Filmhandlung kommen, die er sich ja träumt, dann ist er der große Sherlock Junior und dem würde sowas nicht passieren. Du willst also sagen, es ist eher die Visualisierung seines Gefühls in dem Moment, oder? Oh. Es ist auch vor allem noch das, was er ist. Ja. Es gibt einen klaren Cut nochmal in diesem Traum, wo er aus dem, was er ist, zu dem wird, was er gerne wäre. Okay, da kommt nämlich eine Theorie rein, die ich in der Recherche gefunden habe, die ich sehr süß finde, die ich gerne für meine eigene Idee ausgeben würde, aber jetzt habe ich mich schon rausgequatscht. Dass dieser Film sich noch wehrt. Er hat Antikörper gebildet gegen Buster Keaton, gegen Intrusion, gegen Leute, die einfach so in den Film hineinkommen. Und er wehrt sich und er versucht, ihn loszuwerden. Er versucht, ihn abzuschütteln mit einer Klippe, mit einer Straßenszene, um ihn zu überfahren und so weiter. Und dann schafft es Buster Keaton so nach und nach durch seinen Widerstand zu seiner Figur zu kommen, die er dann innerhalb des Films spielt. Und sobald er eine Figur innerhalb des Films wird, sagt der Film auch, okay, gut, dann bist du jetzt da. Alles in Ordnung. Du gehörst zum Film. Ja. Und der verändert ja auch den Film. Also wir wissen nicht genau, wie ist der Filmtitel nochmal? Worum es in diesem Pearls, irgendwas und Pearls? Keine Ahnung, wie er genau hieß, aber es ist wohl eine Parodie auf einen Namen eines Schlafmittels. Der Film heißt Danke, wie ein Schlafmittel. Okay. Und es ist ja offensichtlich ein unfassbar klischeehaftes Melodram. Wir sehen relativ wenig von diesem Film, aber das, was wir sehen, ist halt einfach so, muss man nicht näher wissen. Und er macht daraus ja seinen eigenen Film. Er macht daraus eine Detektivgeschichte und spätestens ab dem Punkt, wo er es schafft, die Figuren zu den Figuren aus seinem Leben zu machen, ist der Moment da, wo er dann diesen Plot des Diebstahls mit einbaut. Mhm. Ich möchte an der Stelle einmal sagen, dass ich glaube, dass hier die Geburtsstunde von James Bond ist. James Bond? Wo ist James Bond in diesem Film? Diese ganzen Gadgets mit dieser explodierenden Kugel auf diesem Billardtisch, das ist doch total James Bond. Das stimmt allerdings. Das ist eine volle Kanne. Nur ist ja das, was ich eigentlich, normalerweise denkt sich ja das meistens Q aus, also der für den Guten arbeitet und nicht ein Plot, um jemanden zu töten von den Bösewichten, die übrigens wirklich echt extrem planlose Bösewichte sind. Ja, ich find's so toll. Es ist aber auch wirklich komödiantisch so gut gelöst, wie die versuchen, es ist ja wie der Roadrunner und die Coyote, ja, oder? Die versuchen mit allen möglichen Mitteln Buster Keaton bzw. Sherlock Jr. irgendwie davon abzuhalten, dass er den Fall löst und versuchen ihn zu töten. Mit diesem Beil, das da umfallen soll, weil er sich auf den Stuhl setzt. Oder eben mit dieser Billardkugel. Ja, oder? Die er in einer unglaublich geilen Szene als einzige Kugel von, wie viele Kugeln sind normalerweise in so einem Spiel, als einzige Kugel nicht ein einziges Mal anditscht. Den neuen Ball, das ist so geil. Und du guckst dazu wirklich und du weißt genau, da ist sie. Ja. Da ist die Explosion. Ja. Und er spielt so wunderbar drumherum. Es ist fantastisch. Und er konnte das wirklich. Es sind so, es ist ganz, ganz wenig Tricktechnik dabei. Ja. Er hat wirklich, er hat diese Kugeln mit so Talkumpulver angemalt, um zu üben, damit er weiß, welche Route nimmt die Kugel, wenn ich sie wie anstoße. Und hat das damit trainiert, dass er auf die richtige Art und Weise die Kugeln anstößt, damit sie genau das machen, was er will, damit die Neuen nicht angespielt wird. Es ist absolut unfassbar und Buster Keaton ist absolut berühmt dafür, dass er Sachen geübt und geübt und geübt und geübt hat, bis das irgendwann geklappt hat. Und zwar Sachen, die wirklich einem absolut unmöglich erscheinen. Ja, tatsächlich krass an dem Film, man ist noch gar nicht raus aus dem Staunen über die Tricktechnik, über die künstliche Tricktechnik. Ja. Und dann kommt man ja auch ständig ins Staunen über die reale Tricktechnik. Also ja. Offensichtlich ganz berühmt seine eine Woodville-Nummer, wo er in den... Wahnsinn! In seinem Gefährten verschwindet. Und zwar wirklich einfach so und weg ist. In diesen Bauchladen reinspringt und sich in Luft auflöst. Selbst wenn ihr diesen Film nicht gesehen habt, müsst ihr wenigstens diese eine Szene sehen. Ihr müsst Buster Keaton und Bauchladen oder so eingeben. Er verschwindet in diesem Bauchladen, den diese Frau, dieser Mann als Frau verkleidet, vor dem Bauch hält. Das heißt, er springt eigentlich in den Bauch hinein und ist plötzlich einfach weg. Ich gucke jedes Mal, wenn ich drauf gucke, kriege ich Kopfschmerzen, weil ich denke, okay, ich kenne die menschliche Anatomie. Ja. Wie ist das zur Hölle möglich? Hast du herausgefunden, wie es geht? Nee. Ich kann es dir sagen. Oh, möchtest ja. du es wissen? Ja, bitte, mir macht sowas die Magie nicht kaputt. Also, ihr da draußen. Aber Moment, ganz kurz, wirst du aus irgendeiner Magiergilde vertrieben, wenn du das jetzt sagst, weil das ist ja ganz, ganz, ganz schwierig bei euch Magiern. Es ist so eine alte Woodville-Nummer, die findet man überall, insofern ist es auch wurscht. Okay, bitte. Es ist nicht ganz ungefährlich. Dieser Typ hat ja dieses Frauenkostüm an und zwar nicht umsonst, weil der Rock schön weit ist. Mhm. Und er liegt eigentlich in dem Moment, wo du ihn vor dieser Wand siehst, liegt er eigentlich auf einem waagerechten Brett. Der Rock fällt runter, als wären seine Beine drunter, aber er ist waagerecht auf einem Brett. Okay. Damit Buster Keaton dann in ein Loch hineinspringen kann, durch den Stoff durch von diesem Rock, dann muss Buster Keaton möglichst schnell aus dem Weg raus, hinten runterfallen. Und er kann das Brett, das kann einmal runterklappen. Auf seinen Rücken quasi. Sodass er dann, ja, ich weiß nicht genau, Bauch oder Rücken, aber auf jeden Fall kann das Brett mit ihm zusammen dann nach vorne schwingen, nachdem Buster Keaton weg ist. Und das sieht man auch ganz kleines bisschen in der Auflösung, wenn er dann als in Frauenkleidern wegläuft, mhm. Was ja das Krasse daran ist, ne? Weil man dann denkt, what? Der läuft jetzt auch noch weg? da ist noch eine Wand dahinter und der Typ ist einfach, hä, wo ist der Typ hin? Das ist total krass, weil er da auch einfach weglaufen kann. Und das geht einfach nur, dass er durch das Brett das dann einfach runter geht mit ihm zusammen und er sich dann einmal kurz sortiert und dann weglaufen kann. Krass. Es ist wirklich, und auch eine gefährliche Nummer, muss man sagen, weil Buster Keaton richtig springen muss, dass er alles genau trifft. Oh, du willst nicht gegen das Brett stoßen? Du willst nicht gegen die ganzen Apparate dagegen stoßen, die da eigentlich dahinter dafür sorgen, dass das klappt. Shit, und du machst ja auch noch so einen Kopfsprung. Ja, ja, genau. Ja, hat sich ja nicht bei dieser Nummer, aber bei einer anderen Nummer hat er sich ganz schön sein Genick angeknackst, ne? Nicht nur das. Absoluter Wahnsinn. Ja, wenn du gerade drauf ansprichst, können wir ja gleich machen. Buster, noch in der Realität, bevor wir in die Filmhandlung springen, verfolgt Buster Keaton den Sheik, der die Uhr vom Vater von Roof gestohlen hat. Das setzt ja die ganze Handlung in Gang. Mm. Und verfolgt ihn auch wirklich auf eine sauwitzige Art und Weise, weil er Mimikry und zwar wirklich alles, was der macht. Jedes Stolpern, jeder Zigarettenzug, alles wird nachgemacht. Ich dachte, das müssen wir auch getrennt davon machen. Das machen wir gleich danach, okay? Und dann wird er auf jeden Fall von... Irgendwann entdeckt sein... Entdeckt sein Verfolger ihn und er sagt, oh ja, ich bin zufällig hier vorbei und geht in den Zug rein, weil sie sind gerade an Schienen. Und der Verfolgte hat die perfekte Idee, um ihn loszuwerden, nämlich indem er die Zugtüren schließt und Buster Keaton in dem Zug kurze Zeit eingesperrt ist. Und Buster Keaton versucht sich dann natürlich zu befreien, indem er den Zug hochklettert. Und er kommt dann oben raus und da steht ein Wasserturm mit einem... Mit so einem Kran, wo das Wasser rauskommt. Buster Keaton ist oben auf dem Zug. Der fährt, versucht vom Zug runterzukommen und hält sich an diesem Ding fest und zieht es dabei runter. Und das ist der Mechanismus, der dafür sorgt, dass das Wasser rausfließt. Das heißt, er hat hier diesen übergroßen Trichter und vor allem auch diesen übergroßen Wasserhahn, an dem er dranhängt, während ihm Wasser voll ins Genick schießt. Und das hat ihn umgehauen. Er ist richtig hart auf die Schienen gefallen, weil der Wasserdruck so groß war, dass er das auch nicht mehr kontrollieren konnte. Und er hatte wirklich tagelang Kopfschmerzen danach. Hat sich eine ganze Weile sowieso gar nicht bewegt. Ne? Er lag dann da und war mehr oder weniger bewusstlos. Aber wie er so Buster Keaton ist, ne? Ja, passiert ständig. Bei jeder Produktion breche ich mir irgendwas. Der war ja tatsächlich, ne? Alle möglichen Leute erzählen, wenn sie mit ihm zusammengearbeitet haben, haben sie immer mal da eine Narbe und dort eine Narbe gesehen. Und Buster Keaton hatte zu jeder Narbe eine Geschichte. Ne? Das ist bei dem Dreh passiert, das ist bei dem Dreh passiert und das bei dem. Jackie Chan. Das, ja, genau. Und er war wirklich einfach ausgenockt für ein paar Tage. Die Produktion musste stoppen. Und er hat sich aber nicht darum gekümmert, rauszufinden, was eigentlich mit ihm ist oder nicht ist. Es gab auch keine Sicherheitsvorkehrungen oder sowas für sowas. Es gab keine gesetzlichen Vorgaben für Dreharbeiten, was Sicherheit betrifft. Das ist ja heute völlig anders. Das wurde in den 30ern anders. Das hat ihm auch so ein bisschen zu schaffen gemacht. Das können wir auch noch besprechen. Auf jeden Fall hat ihm 11 oder 12 Jahre später bei einem X-Ray, den er bekommen hat, bei einem Röntgenaufnahme, hat ihm der Arzt gesagt, huch, Mensch, wann haben Sie sich denn das Genick gebrochen? Das sieht ja krass aus. Und wie haben Sie das überlebt? Und er so, wie jetzt Genick gebrochen, habe ich nicht gemacht. Nein, kann er nicht sein. Und dann hat er angefangen zu überlegen, welche Situationen, die er so erlebt hat an Unfällen, könnten denn dafür verantwortlich sein? Und dann ist am Ende nur noch das übrig geblieben. Also eigentlich muss er sich in dem Moment wirklich hart das Genick gebrochen haben. Und er hat einfach gedacht, naja, ich mache mal ein paar Tage Pause und dann machen wir weiter. Ja, krass. Und man sieht es aus, es sieht wirklich brutal aus. Wenn er an diesem Wasser hängt und dann runtergedrückt wird, du siehst schon, dass das eine verdammte Kraft ist, die da auf ihn drauf wirkt. Absolut. Oh, und es gibt so viele andere Stunts in diesem Film. Ja. Also, du hast vorhin gesagt, dass das gar nicht so der Stunt-driven Film ist oder der Action-driven Film ist, aber es gibt auch in diesem Film unglaubliche Stunts. Es gibt total viel Action. Wir können auch total gerne über die Action reden. Ich glaube, das ist gar nicht die Action, die mich bei diesem Film so begeistert hat. Es sind andere Sachen, aber ja, genau, wir haben natürlich im letzten Akt haben wir natürlich eine wilde Verfolgungsjagd, die wirklich so das rasante Actionstück des Films ist. Auch so ein bisschen, vielleicht schon eine kleine Vorwegnahme von Sachen, die wir auch bei General sehen werden, dann später. Stimmt, ja. Aber es war sehr typisch für damals, ne? Keystone Cops waren ja auch sehr lange in. Das waren ja auch so die 1920er. Und wir haben eine Verfolgungsjagd zu Fuß, aber dann haben wir vor allem eine Verfolgungsjagd auf dem Motorrad mit Buster Keaton, der im Korb sitzt. Der vorne auf dem Lenkrad sitzt. Genau, vorne auf dem Lenkrad. Und gefahren wird von seinem Kumpan, von der im wahren Leben der Kinobesitzer ist. Und in seinem Traum ist er sein Gehilfe namens Gillette. Und er wird von ihm gefahren bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und dann wird er nicht mehr von ihm gefahren, sondern vom Schicksal. Aber er bekommt es nicht mehr mit. Er kriegt einfach nicht mit, wie der Typ hinter ihm abgehauen ist. Das ist auch wieder so eine Comic-Sache. Ja. Solange du glaubst, dass da hinten jemand ist, der das Motorrad fährt, ist alles schick. Ja. Da kannst du ihm auch immer mal wieder zurufen. Ja, mach mal nicht ganz so schnell. Alles in Ordnung. Wir müssen ja hier den Verkehr auch irgendwie hinkriegen. Sagt ja auch irgendwann mal zu ihm, oh, das war aber knapp. Hast du gut gemacht. Genau. Und sobald er merkt, dass da hinten keiner mehr drauf ist, fängt er an zu schlingern. Dann ist es plötzlich, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe. Es ist super geil. Und Buster Keaton hat echt gelernt, das zu machen. Buster Keaton hat gelernt, wie man ein Motorrad fährt, indem man nur vorne auf dem Lenker sitzt. Alter. Und das ist die Hölle. Es ist, meine Güte, was Leute ihn auch verflucht haben dafür, weil er natürlich alles Mögliche in Gefahr gebracht hat. Der Mann gehört weggesperrt. Entschuldigung, ich meine, der Film ist ein Meisterwerk, aber der Mann gehört weggesperrt. Sowas kannst du doch nicht auf die Straße lassen. Und sowas jemandem gibst du doch keine Kamera in die Hand. Das ist schlimmer als Jackass. Ja, übrigens, wir müssen darüber reden, inwieweit die Slapstick-Comedians von damals eigentlich nichts anderes sind als Johnny Knoxville und seine Freunde. Naja, man muss aber dazu sagen, dass Buster Keaton tatsächlich eher die intellektuellen Leute im Publikum angesprochen hat. Ist tatsächlich, es gab eine Untersuchung irgendwie damals oder sowas. Es gab tatsächlich Stimmen, die gesagt haben, ja, also Buster Keaton eher das intellektuelle Publikum und Charlie Chaplin eher die breite Masse. Krass, weil Charlie Chaplin eigentlich eher der war, der diese melancholischen und auch etwas schwereren Filme gemacht hat. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich zu wenig mit Buster Keaton aus. Wie gesagt, ich kannte The General und ich habe halt was anderes erwartet. Ja, ja. Das hätte ich jetzt eher als Chaplin-Film gesehen, also abgesehen von diesen krassen Stunts. Ja, ja, ja. Aber muss ich auch sagen, mich wundert es auch ein kleines bisschen. Aber es ist tatsächlich so gewesen irgendwie. Er hat ja diese krasse Melancholie drin. Er hat auch ganz viele so Situationskomik, die mit dieser Melancholie spielen. Zum Beispiel ganz am Anfang, wenn er neben seiner Angebeteten sitzt und sich dann so vorsichtig an sie annähert und guckt und versucht sie irgendwie, also er will ihr einen Antrag machen, ne? Ja. Und es ist so süß, wie er dann neben ihr sitzt und es ist halt auch witzig, wie er so langsam ihre Hand berührt und dann kommt der Nebenbuhler und alles verloren. Es ist einfach, es sprüht so vor Witz, der durch so kleine Gesten erzählt wird. Und ich glaube, Da kommt das zum Tragen, was er ganz anders gemacht hat als die meisten anderen zur Stummfilmzeit, nämlich ein sehr minimalistisches Spiel zu betreiben. Ja. Auch seine SchauspielerInnen haben meistens dann eher ein minimalistischeres Spiel gehabt. Sie zum Beispiel, finde ich, spielt sehr realistisch. Ruth, ja. Während andere Figuren in dem Film vielleicht ein bisschen größer auftrumpfen und ein bisschen die größeren Gesten bringen. Aber eigentlich, Buster Keaton ist eher derjenige, wo man auch merkt, dass damals, obwohl man immer denkt, dass der Stummfilm so ein riesiges Gesten- und Mimikspielfest war, aber eigentlich lag es, glaube ich, nur daran, dass man damals versucht hat, rauszufinden, womit, mit welchem Mittel können wir denn die Geschichten am besten erzählen. Catherine MacGyver, die offensichtlichen Opfer des Tonfilms war, ja. Die hat bis in den 20ern waren die ein riesiger Star, hatten ganz viel mitgespielt, auch in Navigator von Buster Keaton. Ja. Und dann Ende der 20er, als der Tonfilm kam, war ihre Karriere einfach mal vorbei. Mhm. 1930 war der letzte Film, den sie gedreht hat. Ach, und dann nochmal 1958 in einer Fernsehserie. Oh. Genau. Ja, vielleicht hat Buster sie mit reingeholt. Ja. Wer weiß, kann sein. Ja, Buster Keaton ist Stoneface, ne? Und er hat das gelernt, dass das die besten Publikumsreaktionen auslöst, wenn er einfach ernst und bemüht ist, seine Würde zu bewahren. Das ist so ein bisschen dieses Sideshow-Bob-Ding, ne? Jemand, der je ernster du wirkst, umso lustiger ist es. Ja, ja. Da vielleicht holen wir da ein bisschen mehr aus. Für die Leute, die es interessiert, was Buster Keaton eigentlich, wo kam der her, was soll das Ganze? Buster Keaton ist quasi auf die Bühne geboren worden. Mhm. Oder die geprügelt. Eltern, naja, Buster Keatons Eltern waren immer auch Bühnenmenschen und Vaudeville-Menschen. Die haben Comedy-Nummern gehabt. Und von ganz früh an haben sie ihn quasi auf der Bühne hin und her geworfen. Das war der Act. Ja, ich habe vorhin gesagt, Buster Keaton gehört eigentlich in den Knast, aber ich glaube, seine Eltern gehören eigentlich auch in den Knast. Das wurde auch ganz viel gesagt. Es gab nämlich auch immer wieder Leute, die so wegen Child Abuse die angezeigt haben. Dann kam aber auch immer mal wieder jemand und hat nachgeschaut, wie ist denn das? Gibt's da Child Abuse? Und es gibt eine ganz, ganz, ganz lustige Anekdote davon, wie einer gekommen ist. So ein offizieller Typ, ne, der nachgucken sollte, ob das jetzt Child Abuse ist und wegen Kinderarbeit war auch ein großes Thema und so, ne. Und dann kam der und sah das Kind im Kostüm. Im Kostüm hatte er allerdings dieses Kind Bart und einen seltsamen Anzug, große Schuhe, Halbglatze geklebt und so. Also hätte es auch ein Kleinwüchsiger sein können tatsächlich, weil das auch sehr gut gemacht war. Und dann hat dieser Typ gefragt, wie alt ist der denn da? Und dann hat ein Bühnenarbeiter geantwortet, keine Ahnung, musste seine Frau fragen und hat auf seine Mutter gezeigt. Oh mein Gott. Oh, das ist so schrecklich. Vielleicht ist es gar nicht so witzig. Ich finde die Antwort super witzig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich davon hat ins Boxhorn jagen lassen. Auf jeden Fall gab es immer wieder Prüfungen. Mhm. Und die haben sie auch bestanden. Aber der Vater war auch Alkoholiker? Der war dann Alkoholiker. Der war jähzornig. Aber später erst. Ja. Das hat sich nach und nach entwickelt. Und Buster Keaton hat mit 21 Jahren angefangen zu sagen, nö, diese Nummer mache ich nicht mehr mit dir. Du trinkst zu viel. Yeah. Das funktioniert nicht mehr. Das heißt, wie lange sich das angekündigt hat, weiß ich nicht ganz genau, aber es war nicht von Anfang an so. Aber es klang für mich so, als ob das wirklich einfach auch Grausamkeit gewesen wäre. Ne? Klar, es waren lustige Bühnennummern, die da gemacht wurden, aber Buster Keaton wurde als Kind schon ganz schön malträtiert. Also, wenn ich Buster Keaton selbst glaube in manchen Interviews, dann war das vollkommen in Ordnung. Ja. Aber, ne, man weiß es immer nicht. So, gerade Opfer, die sich auch so ein bisschen selbst belügen. Ja, und ja, also, auch in der Zeit und ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Aber es klingt natürlich sehr crazy, ziemlich hart. Also er wurde von A nach B geschickt. Und jetzt der Bogen. Er wurde hin und her geworfen und immer wenn er irgendwo hingefallen ist, am lustigsten natürlich, wenn er tatsächlich irgendwo hinter einer Bühnenkante verschwunden ist oder in einem großen Fass verschwunden ist oder sowas. Und wenn er dann wieder aufgetaucht ist, da ernst zu sein und nicht hahaha oder weinen oder sonst irgendwie, sondern völlig ohne Emotionen dazustehen, war das Lustigste, hat immer die besten Reaktionen gebracht. Mhm. Und dann in seiner Filmkarriere mit Roscoe Arbuckle hat er ja am Anfang ganz andere Sachen gemacht. Da hat er ja sehr viel gelacht und da gibt's tolle Aufnahmen von ihm und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn lachen sehe, weil man ihn so selten lachen sieht. Aber als er dann seine eigene Verantwortung hatte, ist er wieder zurückgegangen zu diesem Stoneface, weil er gemerkt hat, nein, das ist eigentlich das, was am meisten bringt. Der Film war ja so ein bisschen das Ding, wo er sich von Arbuckle endgültig distanziert hat. Ne? Der muss wohl, Der muss wohl eine ziemlich Pen in the Ass am Set gewesen sein. Und das war auch die Zeit, in der er wegen Vergewaltigung angeklagt war. Mord. Die Frau ist gestorben. Alter. Es ist auf einer Party von Roscoe Arbuckle eine Frau gestorben. Und er wurde angeklagt. Aber er wurde tatsächlich eindeutig freigesprochen. Okay. Er wurde eindeutig freigesprochen und ganz viele haben sich bei ihm entschuldigt. Das Problem war, dass er trotzdem nicht mehr Fuß gefasst hat danach. Roscoe Arbuckle war ein großer Stummfilmstar. Ganz, ganz, ganz großer Stummfilmstar. Der hieß mit Spitznamen Fatty Arbuckle, was ich nicht groß reinforcen möchte. Er war einfach sehr groß. Und hat diesen Spitznamen bekommen. Hat ihn auch selber sehr viel benutzt, aber ich weiß nicht, ob man das unterstützen muss. Auf jeden Fall war er ein großer Star und wurde da einfach halt angeklagt. Vielleicht am Anfang auch mit gutem Grund, ne? So dass man denkt, ja, okay, es ist ja auch seine Party gewesen und so und es sieht vielleicht seltsam aus. Aber er wurde tatsächlich freigesprochen. Sprechen wir von Virginia Rappi, weil da stand wegen Vergewaltigungsvorwurf 1921. Oder gab es beides? Gab es Vergewaltigung und Mord? Es gab beides, aber ich weiß nicht, ob es die gleiche Person betrifft. Ich leider ein bisschen raus. Da habe ich die Recherche nicht weit genug betrieben. Arbuckle war eigentlich als Co-Regisseur bei dem Film dabei am Anfang. Und muss er sich so daneben benommen haben, dass Buster gesagt hat, okay, Fatty, ich habe hier einen anderen Film für dich, dreh mal da weiter. Ja, genau. Es war so, dass er direkt nach diesem Skandal war. Und dadurch, dass er keine Jobs mehr bekommen hat, ist er ziemlich verbittert. Und war echt, es war schwer mit ihm. Und Buster hat aus alter Freundschaft gesagt, komm, dann komm doch zu mir ans Set. Und dann hat er sich aber leider eben daneben benommen. Mhm. Und deswegen mussten sie ihn dann woanders hin begeben. Ja. Und er ist dann auch irgendwann gestorben. Also auch eine traurige Geschichte. Und Arbuckles Frau hat gesagt, nee, der hat richtig viel an dem Film gemacht. Ja, genau. Dann später so. Quasi den ganzen Film Regie geführt. Alles selbst gemacht. Da ist nichts von Buster Keaton drin. Der hat nur befolgt, was ihm gesagt wurde. Vor allem, weil der ganze Film überhaupt nicht nach Buster Keaton aussieht, Thomas. Die ganzen Gags sind doch alle, das ist doch eindeutig Fatty Arbuckle. Ja, aber tatsächlich, naja, das Poetische, ne? Dieses Melancholische, das ist aber, ich bin kein Buster Keaton-Experte, das ist das, was ich als Klischee von ihm abgespeichert habe und das habe ich nicht erwartet, dass das halt immer wieder diese wilden Stunts und krassen technischen Tricks umrahmt und dass wir immer wieder zurückkommen zu dieser melancholischen Geschichte, der Outsider, der Träumer, der im realen Leben nicht die Kraft hat, das zu machen, was er machen will und sich deswegen was anderes erträumt. Und du hast ja schon gesagt, Thema des Films ist dann, dass im wahren Leben Ruth die Heldin ist. Ja. Die Frau, sie ist die ermittelt. Sie macht den ganzen Sherlock-Job. Das ist super. Während er im Kino träumt. Ich find's großartig. Ich find's total toll, ihr go den girl. Job dazu geben. You go, girl. Mach's. Ich muss mal den Vergleich, glaube ich, ziehen zu noch ein, zwei anderen Sachen, die mir einfallen. Es gibt einen anderen Film, wo er so ein Pärchen hat, die sich ein Fertighaus kaufen. Das so IKEA-mäßig, lange vor IKEA, zusammengebaut werden kann, alleine. Und das ist eine Parodie auf etwas, was es wirklich gab. Es gab Anbieter für Fertighäuser, die man selber zusammenbauen konnte, mit Anleitung. Sehr seltsam. Und das hat er parodiert. Und da ging es aber auch eben um diese neue Liebesbeziehung und diese Geschichte. Ja. Und ich glaube, das war schon immer auch wichtig für ihn. In The General haben wir es ja auch so ein bisschen. Es geht ja auch um eine Frau mit. Ja, wobei General halt sehr klar dieses Damsel in Distress-Klischee ist, ne? Ja, und eigentlich ist seine große Liebe seine Eisenbahn. Ja. da gibt's nicht diese Facetten, die wir hier haben, dass die Frau eigentlich die Heldin ist, dass die ist, die sich um den Shit kümmern muss, weil der Typ halt träumt und schläft. Ja, ja, ja. Und wir haben auch nicht dieses Surreale, dieses ja teilweise bizarre, absurde, wenn wir zum Beispiel zu diesen Mordversuchen kommen, aber dann auch dieses ganz leise Poetische, wenn er halt irgendwo verloren in einer Landschaft steht mit dieser Stoneface und versucht irgendwie es zu schaffen, dass sein Name reingewaschen wird. Ja. Ich glaube, sein Gesicht bringt das einfach mit. Ja, vielleicht. Also vielleicht kann er gar nichts dagegen tun, ne? Also er vielleicht versucht das sogar, weil mit der ganzen Technik, die er da reinwirft und so, aber sein Gesicht kann er einfach auch nicht loswerden. Sein Gesicht ist einfach so, dass man die ganze Zeit denkt, oh Gott, ich will mich um dich kümmern. Das Geile ist ja, der ist 30 oder so, ne? 29 war er, als der Film gedreht wurde und er soll 18 sein wahrscheinlich in diesem Film. Er spielt wirklich einen jungen Mann, der einen Aushilfsjob im Kino hat. Ja, ja, ja. Und der gerade heiraten will, er ist verdammt jung in diesem Film und man kauft es ihm aber ab, weil er einfach so... 100%, ja. Er wirkt eigentlich wie ein Kind im Körper eines jungen Erwachsenen. Und wird gespielt von einem 40-Jährigen. Er ist fast so alt wie wir. Nee, 30. Oh Gott, er ist 10 Jahre jünger als wir. Oh mein nein, Gott. Wir sind nein, so alt. Warum sagst du das, Flo? Musst du uns immer deprimieren. Auf jeden Fall glaube ich, dass sein Gesicht das so mitbringt und dass er das immer genutzt hat und sich da aber nie so dolle draufsetzen wollte wie Charlie Chaplin zum Beispiel. Mhm. Weil Charlie Chaplin hat ja wirklich hart sentimentale Sachen. Ja, aber bei Charlie Chaplin ist die Sentimentalität genau deswegen auch immer deutlich exaltierter. Ja. Bei Buster Keaton ist sie viel, viel introvertierter, viel, viel verschlossener. Und deswegen trifft sie, finde ich, manchmal sogar noch mehr. Ja, weil es halt oft auch so, es hat vielleicht ein bisschen mehr Realismus. Ja. Und das Krasse ist ja, wir merken ja, wenn er als Sherlock Junior auftritt, versucht er ja was anderes zu spielen. Da ist er ja auch so der Snob. Ja. Da ist er der Schnösel oder zumindest der Mann von Welt, Mann der von sich ganz Welt elegant seine gut. Handschuhe auszieht und so weiter. Und dennoch ist in diesem Typen, den er da spielt, in den er sich reinträumt, ist immer noch ein Stück von diesem kleinen, hilflosen Melancholiker vorhanden. Ich sag's dir, es ist das Gesicht. Er hat versucht, loszuwerden, es ist das Gesicht. Er kriegt's nicht weg. Also es ist einfach nur das Gesicht, meinst du? Ist einfach mein Hot-Take jetzt. Ja, okay. Ich glaube, mein Take wäre eher, dass er im Laufe des Films, im Laufe dieses Traumes, wird aus Sherlock Junior mehr und mehr wieder dieser Filmvorführer. Mit dem Höhepunkt, dass er am Schluss mit der Frau im Auto sitzt und das Auto langsam untergeht. Und er komplett hilflos ist. Weil, das stimmt, ja. Wenn er das erste Mal kommt, dann haben wir ja wirklich diesen eleganten Auftritt. Übrigens exakt zur Mitte des Films. Flo schreibt wieder Ziffern auf. Geil. Diese weißen Handschuhe, die an der Tür klingeln. Minute 22, ja? Genau. Die an der Tür klingeln und dann kommt er rein und schaut sich um und man hat das Gefühl, das ist jemand, die haben den nicht ohne Grund gerufen. Das ist jemand, der den Fall lösen wird. Mhm. Der wird herausfinden, was passiert ist und der wird ihnen helfen. Und das ist dann ja auch, wenn er Billard spielt und so weiter, er wirkt einfach überlegen, er hat das Ding im Griff. Und dann spätestens, wenn diese Verfolgungsjagd einsetzt, wenn er die Diebe das erste Mal stellt und sie sagen, da hinten ist der andere Detektiv übrigens. Mhm. Und er dann aus dem Fenster springen muss, um sich in ein Kleid zu retten, was auch eine geile Szene ist. Supergeil, oder? Wie schaltet man das? Es ist auch eine alte Novotnivill-Nummer, die ganz praktisch ohne irgendwelche komischen Kameratricks ist, sondern einfach, er hat das Kleid in eine große runde Pappe hineingebraut, um das ans Fenster zu lehnen, damit er von innen dann durch das Fenster, durch diese Pappe in das Kleid hineinrutschen kann. In einem Tempo, was völlig absurd ist. Es wirkt komplett unrealistisch. Du hast das Gefühl, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Und das haben die live auf der Bühne gemacht. Ja, unglaublich. Genau, aber und das ist so der erste Moment, wo dieser Crushing Detective sich so ein bisschen anfängt aufzulösen. Mhm. Und ich glaube, das wird auch stärker im Verlauf dieses Traums dann. Dass aus dieser versnobten Rolle langsam wieder der kleine, hilflose, etwas naive Filmvorführer wird. Ja, ich sehe, was du meinst. Voll, das stimmt. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber ja. Gerade mit dem Auto, das untergeht, das würde dem Detektiven nicht so passieren. Mhm, genau. Ja. Und dann ist er ja auch, das ist ja auch fast so eine Spiegelung der Anfangsszene, wo er neben Ruth sitzt und nicht weiß, wie er um ihre Hand anhalten soll. Mhm. Und es mit ganz vorsichtigen Berührungen versucht. Genauso hilflos sitzt er dann auch im Wagen und ist so, okay, und wie geht's jetzt weiter? Naja, machen wir mal ein Segel hoch, dann fahren wir ein bisschen. Und dann geht's so ganz langsam unter. Das ist toll. Ja. Übrigens waren die Keatons, die Familie Keaton, Fat Buddies mit Houdini. Ah. Mit dem großen Zauberer Houdini. Das heißt, er hat eigentlich, also Buster Keaton hat eigentlich mit der Muttermilch nicht nur das Wort Will an sich und Slapstick aufgesogen, sondern auch die ganzen Zaubertricks von Houdini. Ja, ja und die beiden großen Woodwill-Nummern, die er hier drin hat, sowohl das mit dem Bauchladen als auch das mit dem Kleid, sind ja Zaubertricks. Genau, ja. Und ich vermisse das so ein bisschen. Ich möchte eigentlich mal es wagen, sowas wieder in Film zu bringen, weil das ist schon geil. Ich find das toll, aber wir haben die Zeit nicht mehr so richtig, ne? Weil all das muss wahnsinnig geübt werden. Ja. Und die Produktionsbedingungen sind heute einfach ganz andere. Das Problem ist, dass die Computertechnik mittlerweile so gut ist, dass du es mit dem Computer so gut machen kannst. Ja. Dass dieser Mehrwert so ein bisschen wegfällt, das in echt zu machen. Ja, ist das wirklich so? Fragezeichen. Weiß ich nicht genau. Merkt man das? Spürt man das nicht trotzdem? Nein. Ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dass du am Anfang des Films sagen musst, übrigens, da ist alles echt, das ist nicht Computertrick. Ja, aber das Bedürfnis habe ich gar nicht. Ich glaube, das geht so. Ich glaube, das merkt man. Ich glaube, man spürt als Zuschauer, wenn etwas wirklich vor Ort passiert, wie bei Now You See Me oder Now They See Me, wie heißt denn dieser? Ja, das ist kein guter Film, ne? Es ist nicht der beste Film, genau. Und es gibt so ein paar Szenen, wo sie versucht haben, so Practical-Effekte, also wirklich zu machen. Ja, dann machen sie aber auch ganz viel mit dem Computer. Und dann mit dem Computer so viel nachzuarbeiten, dass man dann wieder das Gefühl hat, ach, wie scheiße, wie dämlich. Und dann merkt man's. Ja. Man merkt an der einen Stelle, das ist echt, und an einer Stelle, jetzt haben sie angefangen, mit dem Computer zu arbeiten. Ja, aber das, was sie echt machen, ich meine, das sind Schauspieler, das sind keine Woodville-Stars. Und das, was sie ja echt machen, sind so wirklich die einfachsten Palmage-Sachen, wolltest du gerade sagen? Die einfachsten Palmage-Sachen, die ich hinkriegen würde. Wollt ihr das googeln oder wollt ihr lieber so euch noch von Zauberei verzaubern lassen? Googelst nicht, bitte. Ich finde diese Szene in Now You See Me, es gibt ja diese eine berühmte Szene, wo sie das machen mit dieser Karte. Mhm. Ich glaube, sie haben einen Microchip oder so, versuchen den irgendwie rauszuschmuggeln irgendwo, ja, und haben den dann an einer Karte dran und schmeißen sich dann die Karte so gegenseitig, genau, zu. Ja. Und wenn jemand die Karte fängt, dann macht er halt so eine Palmage, wo er sie, keine Ahnung, wo auch immer hinzaubern. Dann gibt es so ein paar kleine Tricks, die da drin sind. Aber die Szene lebt ja komplett von ihren Computertricks. Und die Computertricks sorgen dafür, dass du bei jedem Trick, der relativ einfach ist, der einfach Fingerfertigkeit erfordert, dir die Frage stellst, hat der Schauspieler das jetzt wirklich gemacht oder war da nicht auch der Computer dran? Ja, genau. Und nee, ich befürchte, ich glaube, du hast nicht recht. Das ist toll, was du sagst, aber ich glaube, du hast nicht recht. Ich glaube, die sind verdorben. Das ist, dann ist das für mich der Moment, wo ich sage, ich muss dir das Gegenteil beweisen. Challenge accepted. Ah, ich bin gespannt. Wenn ihr auf diesen Podcast gestoßen seid, weil ich ein berühmter Zauberer im Film geworden bin, dann herzlichen Glückwunsch, das ist der Start der Sache. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Um nochmal ganz zum Anfang zurückzuspringen, was halten wir denn von dem Zitat "Don't try to do two things at once and expect to do justice to both"? Das ist ja das alte Diener zweier Herren-Ding, ne? Von Goldoni. Glaube ich, war der. Mhm. Finde ich ein geiles Zitat. Aber wie passt der zu dem Film? Überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt so drüber nachgedacht und gedacht, aber Moment, wo ist der Ansatz? Ich finde es sehr schön, weil dieser Film hat ein gutes Pacing am Anfang, weil er auch die Credits der wenigen Akteure, die sich darin bewegen, in die Filmhandlung einbaut, was total geil ist, was echt gut funktioniert, ne? dass er sagt dann the local chic und dann steht der Name da und dann sehen wir nochmal ein bisschen Filmhandlung und dann kommt the girl in the case, die Love Interest, und da steht auch der Schauspielerinnenname und es ist irgendwie so eingebunden in den Film. Allerdings habe ich mich gefragt, was das soll. Ich habe nicht ganz verstanden, dass das jetzt einfach die Credits sein sollen. Das sind die Credits. Also das ist einfach, sind die Namen der SchauspielerInnen, die da gezeigt werden. Ja, ja. Aber es war schon so seltsam, ne? Weil ich das so nicht gewohnt war, habe ich gedacht, treten die jetzt alle als sich selbst auf oder was? Genau. Das ist so geil. Und dann natürlich der Vater mit seinem Diener, the girl's father had nothing to do. So he hired a man to help him. Der Vater des Mädchens, als sein Name kommt, hatte nichts zu tun. Also hat er einen Mann angeheuert, um ihm dabei zu helfen. Dann haben wir den Vater und den Diener vorgestellt und wir wissen auch gleich, das Mädchen, das er anhimmelt, kommt aus einer anderen Ecke als er. Wir sind hier nämlich bei Spoiled Rich People. Natürlich. Und das ist wirklich ein schönes Pacing, was da reingebracht wird und wo man merkt, sie haben keine Millimeter Film vergeudet, sondern sie haben wirklich genau geguckt, wie man das schön kondensiert, das erzählen kann, was man erzählen will. Ja, vor allem, weil ja Buster Keaton auch immer gesagt hat, jede einzelne Title Card, die ich einbringe, muss unentbehrlich sein. Sobald man das Gefühl hat, auch ohne Title Card würde der Film funktionieren, dann wird die weggeworfen. Die gehört da nicht rein. Keine Title Cards, wenn nicht wirklich notwendig. Und er hat in seiner ganzen Karriere nicht einen einzigen Stummfilm gemacht, wo mehr als 53 Title Cards sind. Der Durchschnitt war damals über 150. Krass, ne? Es ist unglaublich. Und das ist ja auch, es ist wirklich ein early example auf diesem Show Don't Tell. Mhm. Die Title Cards, es sind ein paar Title Cards drin und sie machen entweder Witze oder meistens machen sie Witze. Ja, eigentlich machen sie immer Witze, ja. Und dann eigentlich machen sie nur Witze. Aber sie bringen auch die Story voran, weil sie natürlich über den Witz auch was erzählen. Also so ist nicht. Ja. Und genau, es ist aber wirklich wenig. Der Film ist einfach, der Film muss nicht viel rumschwatzen, weil er alles, weil er es schafft, alles in seinen Bildern zu erzählen. Aber ja. Keaton war ja auch sehr ehrgeizig, ne? Wir haben ganz am Anfang drüber gesprochen. Ja, stimmt, genau. Diese Wette zwischen Chaplin, Charlie Chaplin und Buster Keaton. Wer die wenigsten Title Cards braucht innerhalb von 90 Minuten Film. Und angeblich hat Chaplin gewonnen. Chaplin hat gewonnen, aber ganz knapp nur, ne? Aber ganz knapp. 21 Title Cards in anderthalb Stunden Film. Keaton brauchte 23. Ja, das ist bitter. Ja, zwei Cards mehr. Da fragen sich, Buster, Mensch, hättest du die zwei nicht noch weglassen, irgendwo wegcutchen können? Und da kommt wieder Keaton rein, der nicht sagt, ich will die Wette gewinnen, sondern ja. Es ist wichtiger, dass der Film 100% funktioniert. Ja. Und dafür wird dann auch in Kauf genommen, dass man sehr viel dreht und sehr viel davon auch wieder wegschmeißt. Richtig, ne? Genau, weil dieser Film ja eigentlich viel länger hätte sein können. Er hat, also das ist ein Two-Reeler, wie man so schön sagt. Also 45 Minuten, 44 Minuten, das sind, also du hast ein Reel von 20 bis 22 Minuten und dann musst du die Rolle wechseln, einfach als Filmvorführer. Ja. Und deswegen sagt man One-Reeler oder Two-Reeler oder Three-Reeler oder Six-Reels. Und das waren halt ein Two-Reeler. Und eigentlich hätte der viel mehr sein können, aber Buster Keaton hat immer in Testvorführungen immer geguckt, was mögen die Leute nicht, was erklärt sich nicht und hat massiv rausgekürzt. Sachen, wo andere gesagt haben, Alter, warum? Lass das doch drin. Wo andersrum normalerweise Produzenten sagen, wir müssen hier rausstreichen, das geht alles nicht, hat Buster Keaton als Regisseur gesagt, nein, wir müssen hier rausstreichen und die Produzenten, nein, wirf das nicht weg. Was? Und das war bei The General auch schon so, was dazu führt, dass sich seine Filme generell sehr kompakt anfühlen. Mhm. Und nicht nur, weil er 45 Minuten lang ist. Ich kann mir vorstellen, so der Film könnte auch 90 Minuten lang sein und würde sich trotzdem kompakt anfühlen, wenn er dieses Pacing hätte, was er hier hat. Ja. Weil da ist einfach diese Mischung drin aus, wir verzaubern das Publikum ein wenig, wir sorgen für herunterfallende Kinnladen mit ein paar Special Effects und mit ein paar besonderen Tricks. Mhm. Verzaubern wir jetzt wieder ein bisschen und dann machen wir nochmal so richtig Action. Und dann bist du plötzlich am Ende des Films und denkst, wow, wo ist die Zeit hin? Geil. Okay, krass. Krass, ne? Und leider ist dieser Film nicht so geil angekommen, wie wir den heute wahrnehmen. Ja, das Publikum ist einfach saudumm. Aber wirklich, oder? Ich gucke mir den Film an und denke, what the fuck, wie geil. Und die Leute damals, ich habe mehr Gags erwartet. Die Gagdichte war damals auch ein wichtiger Faktor. Ja, was bei diesem Film so, also der Film hat verdammt viele Witze, aber es ist bei diesem Film auch einfach nicht das einzig Wichtige. Der Film ist halt nicht nur eine Komödie, sondern auch eine Tragikomödie. Was ja wahnsinnig wichtig ist, was aber, glaube ich, damals einfach kein Punkt war. Ja. Bei Stummfilmen, hast du vor allem, du bist ins Kino gegangen, um zu lachen. Also wenn es um Komödien ging, ne? Also jetzt nicht Birth of a Nation. Aber wenn es um so Komödien ging, da war Gagdichte wirklich tatsächlich ein Thema. Unter normalen Zuschauern. Was du denkst, was ist das denn für eine Einsortierung für einen Film? Aber heute ist das halt auch anders als damals. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Leute nicht damals im Kino saßen, die Matchcuts von dieser einen Szene gesehen haben, allein deswegen gesagt haben, Jesus Christ, the future is near. Ja. Weil wenn wir da heute drauf gucken und sagen, meine Fresse, ist das gut geschnitten, obwohl es in der Filmgeschichte sehr viele Beispiele danach gab, die auch total beeindruckend sind. Willst du auf etwas hinaus, Flo? Ah, ich versuche einen eleganten Übergang zu schaffen. Unsere Top 3. Unsere Top 3. So, wir haben eine Top 3 Matchcuts. Ja, die du dir gewünscht hast. Weil wir ja tatsächlich in diesem Film diese krasse Sequenz haben, wo ein Schnitt nach dem anderen ist und Buster Keaton einfach an der gleichen Stelle bleibt, haben wir uns überlegt, wir finden mal Filme raus, die sogenannte Matchcuts haben. Willst du uns einmal Matchcuts ganz kurz definieren? Also, es gibt sie auf allen möglichen Ebenen. Man will ja in Filmen immer gucken, dass man auf eine bestimmte und dem Film unterstützende Art und Weise von einer Szene in die nächste kommt. Und dann haben wir jetzt gleich ein paar Beispiele, die irgendwie interessant sind. Und die gibt es aber auf der Bildebene, die gibt es auch auf der Soundebene oder eben in der Action. Also wenn jemand hinfällt in der einen Szene und dann in der nächsten Szene fällt jemand anders aufs Bett, hast du im Grunde auch einen Matchcut. Beim Sound ist es als Beispiel, wenn jemand einen Brief vorliest, den ihnen ein guter Freund geschrieben hat und dann übernimmt der gute Freund dieses Vorlesen, dann ist das quasi ein Matchcut. Ganz wichtig, ein guter Matchcast muss nicht ein 100% passendes Bild sein. Es muss nicht jedes Element genauso aussehen wie ein Bild vorher. Es kann sogar sein, dass es Störungen da drin gibt und dass es trotzdem funktioniert. Wichtig ist einfach, dass du, es ist so ein Fühlding, es ist so ein bisschen so ein Rhythmusding. Es ist, du musst einfach das Gefühl haben, es gibt einen Flow zwischen den Szenen und einen unerwarteten Flow, weil die Szenen eigentlich sehr weit auseinander sind und es funktioniert trotzdem. Ja. Und ich würde einfach mal einsteigen mit einer Dishonorable Mention. Dishonorable Mention? Ja, und ich hoffe, ich nehme sie dir nicht als Platz weg. Ja. Mich hat einer der berühmtesten Matchcuts der Filmgeschichte, nämlich der aus 2001, The Space Odyssey, der hat mich nie gekriegt. Ich finde den nicht gut. Aber ich habe den Film auch nicht gesehen. Ich kenne nur dieses Intro. Ja. Und habe aber gedacht, naja. Um euch kurz abzuholen, es gibt diese Szene mit den Monolithen und die Affen werden zu, beziehungsweise die Menschenaffen werden zu Menschen. Das ist der Moment, wo die Menschheit entstanden ist und ein Affe wirft einen Knochen hoch, der Knoche fliegt durch die Luft und verwandelt sich in ein Raumschiff. Verwandelt sich in ein Raumschiff, ist ja auch schon zu viel. Es wird auf ein Raumschiff geschnitten, das im Weltraum spielt. Tausendmal persifliert, in Barbie haben wir es auch gesehen. Oder? Mhm. Genau, in Barbie wurde diese Szene auch persifliert, ja. In unzähligen Komödien. Und alle sagen, wenn sie von Matchcuts reden, ja natürlich 2001 Space Odyssey, den müssen wir nennen. Ich verstehe es nicht, ich habe es nie verstanden. Ich liebe diesen Film, ich liebe Stanley Kubrick. Das ist ein Beispiel für einen nicht so gelungenen Matchcut. Durchschnitt maximal. Maximal, ja. Fand ich nämlich auch. Ah, da sind wir wieder auf einer Linie. Verdammt. Nein. Das ist sowieso schon wieder sehr wenig. Und ich habe ein paar Honorable Mentions, die würde ich aber hinten anstellen. Ja, lass uns sie hinten anstellen. Und würde erstmal mit einem wirklich, wirklich schönen Matchcut starten. Auch einfach, weil es eine unglaubliche Tragweite und Schwere hat. Und Johannes wird gleich wieder mit der Nase rümpfen. Titanic von James Cameron. Gottes Willen. Aus dem Jahr 1997. Ist das diese Fahrt um das Schiff drumherum, das im See ist und dann plötzlich zu dem Schiff wird, was da im Dock hängt? Es ist eleganter gemacht. Aber es geht tatsächlich darum, dass wir von der versunkenen Titanic auf die Titanic von damals schneiden. Und zwar sehen wir die alte Rose, die Geschichte erzählt. Und wir gehen mit der Kamera rein in das Bild von der Unterwasserkamera, die wirklich ein Originalbild hat. Und dann findet dieser Übergang statt. Und dieser Übergang ist einfach so, dass er diese Schwere von den fast 100 Jahren, die seit dem Unglück vergangen sind, dass er die irgendwie einfängt und transportiert. Und das ist einfach schön gemacht. Top 3 Kandidat, auf jeden Fall. Okay, für mich ist der Matchcut in die falsche Richtung. Dramatisch gesehen würde ich sagen, ich will eigentlich von dem Leben in die Untergegangene schneiden. Finden wir auch. Ich habe mich für den entschieden, weil der das erste Mal ist, wo das stark gemacht wird. Ach so. Aber wir haben auch den Übergang, aber der ist vielleicht auch ein bisschen kitschig, wo die berühmte Szene, wo Leo und Kate auf dem Schiff stehen und sich die und er ihr zeigt, wie sie fliegen kann nach vorne, ganz vorne auf dem Bug und sie sagt, ich kann fliegen und dann küssen sie sich und dann wird geschnitten auf das Schiff unter Wasser. Ah, okay. Ist auch ein guter Matchcut. Ich fand den anderen ein bisschen beeindruckender, weil du in dem Moment wirklich das Gefühl hast, ja, jetzt mache ich gerade eine Zeitreise. Und hier ist Zeit vergangen und ich spüre das. Okay. Ja, gut. Ich hätte als Platz 3. Ah, es ist so schwer. Ich würde abnehmen. Und zwar ist es auf Platz 3, weil es ein Animationsfilm ist und es nicht ganz so beeindruckend ist bei einem Animationsfilm, weil du ja alles bestimmen kannst im Bild auf eine ganz andere Herstellungsweise. Da ist die Szene, wie er seine Frau beerdigt und da sitzt und dann aufsteht bei der Beerdigung, nach der Beerdigung und traurig nach Hause läuft und der ganze Weg nach Hause wird übersprungen. Man sieht nur, wie die Kapelle, wo sie beerdigt wurde, umgeblendet wird auf das Haus, wo er die Treppe dann hochläuft. Und er bleibt im Grunde gleich, ne? Er steht ja bloß auf und geht dann die Treppe hoch, die da erschienen ist von seinem Haus. Ein guter Matchcut und macht, muss man sagen, emotional genau das, was so ein Matchcut in dem Moment machen muss. Ja, das ist das grausamste Pixar-Intro aller Zeiten. Ja, furchtbar. Unfassbar, wie kann man einen Film nur so traurig starten? Ich hab's auch, mich hat's total kalt erwischt damals, als ich es gesehen habe, weil ich nicht erwartet habe, dass sie sowas machen. Ist doch ein dicker Pfadfinder, Junge, mit einem Ballon darauf zu sehen und das Haus fliegt. Was soll das? Warum zerstört ihr uns gleich am Anfang? Die Vergänglichkeit allen Seins, das unerfüllte Träume? Mhm. Wollt ihr eurem Publikum depressieren machen? Ja, genau. Gott sei Dank holen sie einen aber auch wieder hoch. Ja, das stimmt. Naja. Mein Platz 2, ich weiß, du magst ihn nicht, Johannes, tut mir leid, aber die Reifeprüfung, The Graduate. April Comfy, ich finde auch diesen Matchcut furchtbar. Es ist wunderschön. Und es sind mehrere Matchcuts aufeinanderfolgend. Wir sehen einmal unseren Protagonisten, wie er zu Hause umherwandelt, ohne zu wissen, was er machen soll, Benjamin Braddock. Mhm. Und wie er da unterwegs ist am Pool und sich langweilt und so weiter. Und dann aber geschnitten mit der Affäre, die er mit Miss Robinson hat. Mhm. Und es wird immer wieder von einem zum anderen und wieder zurückgeschnitten. Mhm. Und es ist einfach, es zeigt wunderschön, wie dieser Sommer für ihn verläuft. Mhm. Und findet sehr gute, sehr dynamische Schnitte, die wunderbar diesen Zwiespalt, den wir alles aufzeigen. Es gibt diesen einen Matchcut, den ich einfach dem Film nicht verzeihen kann. Wie er, ich weiß nicht, ob das irgendjemand so sieht wie ich, aber im Pool ist er und zieht sich an seiner Luftmatratze, die er oft im Pool hat, hoch und fällt dann sozusagen auf diese Luftmatratze, fällt aber im Schnitt dann auf Mrs. Robinson. Ja. Wie auf seine Matratze. Ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, was ist das denn für ein Vergleich? Oh Gott. Die Zähne symbolisiert doch nicht, dass sie seine Matratze ist, sondern die Zähne symbolisiert vielmehr, wie er in seiner Verlorenheit da drauf ist. Ach nein. Miss Robinson verführt ihn. Ich fand das Bild so ekelhaft beinahe. Gottes Willen. Naja, okay. Gut, haben wir mal wieder gestritten über The Graduate. Wir kriegen es immer wieder hin. Ja, in Folgen, die längst vergangen sind, The Graduate nochmal unterzubringen und darüber nochmal zu streiten. Okay, ich hätte auf meinem Platz 2, ikonisch, auch wenn ich es damals, als wir darüber geredet haben, ein kleines bisschen, weiß ich nicht, so richtig geil fand ich es damals nicht, aber jetzt bin ich dann doch melancholisch geworden. Indiana Jones, wie River Phoenix zu Indy wird. Ja. Er kriegt diesen Hut auf den Kopf gesetzt und dann Matchcut zu dem Hut, wie ihn aber unser erwachsener Harrison Ford anhat. Ja. Es ist tatsächlich auch, ich finde, es ist eine schöne Szene mit viel Pathos. Ich finde sie als Matchcut jetzt auch nicht so 100% überzeugend. Ich finde sie als Matchcut aber total logisch und in sich total stimmig. Ich finde diese ganze Szene drumherum halt leider noch ein bisschen sehr so durchschaubar. Aber den Matchcut an sich finde ich geil. Na, ich weiß nicht. Naja, das hätte man auch eleganter lösen können. Mein Platz 1, noch ein Film, den Johannes nicht mag. The Fall von Tarsem Singh. Oh Gott. Wir befinden uns in dieser Märchenwelt, in dieser fantastischen Welt. Mhm. Und sie werden vergiftet und von einem Priester betrogen und dann sehen wir diesen lachenden Priester und da gibt es einen wunderbaren Schnitt, wie sich die Szene auflöst und aus dem Gesicht des Priesters wird eine Wüstenlandschaft, in der sie gefesselt stehen, eine Totale. Und wir haben diesen Nah und dann diese Totale und die Augenbrauen werden zu so Felsen. Es ist einfach ein Sinnbild meisterhafter Filmkunst. Unglaublich schön, unglaublich poetisch und ja, einfach der beste Matchcut der Filmgeschichte. Wenn mich der Film nicht genervt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich an der Stelle auch gedacht, ja, ist ganz nett. Aber nicht ganz nett, es ist unglaublich. Es ist perfekt getroffen, es ist visuelle Poesie. Ich kann Alter, nicht mit was kommst du jetzt, mit Indiana Jones Teil 2? Ich kann dir vor allem nicht verzeihen, dass du Citizen Kane nicht in der Liste hast. Citizen Kane. Ist das dein Platz 1? Das ganze Intro, wenn wir auf Xanadu, oder ist es auf Xanadu? Ich glaube ja, auf dieses Schloss zugehen. Ja. Und da gibt es immer dieses eine Fenster, das erleuchtet ist. Und das ist immer an der gleichen Stelle. Obwohl wir immer näher rangehen, ist immer dieses Fenster an dieser einen Stelle, weil wir darauf zufahren. Und die Umgebung ändert sich, wir kommen immer näher an das Schloss ran, das ist der blöde Garten, das ist das Zeug, das ist das Zeug. Und dann sind wir am Fenster dran. Und von außen am Fenster, das Licht geht aus. Und wir haben einen völlig unsichtbaren Schnitt, weil genau das Fenster an der gleichen Stelle bleibt, nach drinnen in den Raum. Und dann geht das Licht wieder an, aber eben das Außenlicht, weil der Mond reinscheint. Und das ist so ein geiler, ich finde das so großartig. Muss ich sagen? Toller Matchcut. Thema verfehlt, das ist kein Cut. Also es wird ganz viel geschnitten, aber es ist kein Cut. Wenn ich einen Cut sehe, dann will ich einen Schnitt haben. Das ist kein Cut. Nein. Und um es nochmal fürs Protokoll zu sagen. Ja. In diesem Moment, in seinem Film 2006, The Fall, in der, keine Ahnung, 57. Minute, war Tarsem Singh besser als Orson Welles. In diesem einen Moment. Das ist der beste. Guckt ihn euch an. Guckt euch diesen Matchcut an. Sucht nach Priest und okay. The Fall. Dann The World's End. Auf jeden Fall Edgar Wright ist so geil. In so vielen Filmen, ne? Voll. Mit Matchcuts hat das. Absolut. Ich dachte auch, ich hab's bei meinen Honorable Mentions. Edgar Wright, alle seine Filme und vor allem diese Cornetto-Trilogie. Ja, absolut. Er schafft unglaublich gute Schnitte und das in so albernen Spoof-Filmen. Ja, ne? ja. Es gibt so einer der tollsten, den vielleicht nicht unbedingt alle sagen würden, der mir aber so im Gedächtnis geblieben ist, wie er mit seiner Pflanze da am Bahnhof sitzt. Ja. Und die Zeit vergeht? Die Zeit vergeht und der Zug rauscht vorbei und so. Ja. Super Matchcuts von nachts zu Tag und so. Toll. Und um noch einen Briten zu nennen, Guy Ritchie. Guy Ritchie, der in den 90ern sehr viel Tarantino kopiert hat. Ja, okay. Der ziemlich simple Tarantino-Kopien gemacht hat, aber ja. Irgendwann muss ich ihm mal einen Guy Ritchie-Film geben. Okay. Kann Matchcuts echt verdammt gut. Oh, okay. Irgendwann war er, glaube ich, auch mal der Mann von Madonna. Ja. Egal. Guy Ritchie hat geile Matchcuts gemacht. Guckt euch Matchcuts von Guy Ritchie an. Die ganzen Filme muss man nicht unbedingt sehen. Und ich hätte noch eine Nennung von einem Film, den wir jüngst besprochen haben, der auch noch nicht so alt ist. Everything, Everywhere, All at Once. Oh, ja, natürlich. Tolle Matchcuts zwischen den einzelnen Dimensionen mit sehr viel Farbe, sehr vielen Schnitten. Ja, sehr, sehr gut. Und auch viele verschiedene Arten von Matchcuts. Ne? Also nicht nur visuell grafisch, sondern eben auch in die Action hinein und auch mit Sound und alles. Also sehr, sehr gut. Okay, ich glaube, wir können raus. Ja, dann wieder zurück zu unserem Film. Wollen wir noch ein kleines bisschen über Buster Keaton reden, was er danach eigentlich passiert ist? Wie ist es denn mit Buster Keaton weitergegangen? Vor allem, er hat offensichtlich einen sehr großen Fehler gemacht. Oh Gott, er hat einen großen Fehler gemacht. Er hat bei MGM sich einlullen lassen. Und Charlie Chaplin hat gesagt, tu es nicht! Hat er das? Das weiß ich gar nicht. Charlie Chaplin hat zu ihm gesagt, Basta. Also Charlie Chaplin war ja ein großer Verfechter der Autonomie eines Künstlers. Ja, er hat ja extra die Produktionsfirma gegründet. Aber Basta Keaton hatte auch seine Produktionsfirma. Basta Keaton hatte seine Produktionsfirma. Und ein Grund, warum er zu MGM gegangen ist, ist, dass MGM halt verdammt viel Geld gewunken hat. Mhm. Und Charlie hat gesagt, du wirst es bereuen. Mach das nicht. Und er hat es bereut. Und er hat es sehr bereut. Ja. Basta Keaton wurde vor allem von MGM eingekauft wegen des Namens. Und seiner Berühmtheit, weil er die ganzen Leute eben ins Kino geholt hat. Und hat eben auch mit Geld gewunken, natürlich. Das Problem war bloß, dass MGM dann mit den 30ern, es war denn in den 30ern, angefangen hat, Tonfilme zu machen und auch angefangen hat, Sicherheitsvorkehrungen einzuführen. Buster Keaton durfte plötzlich nicht mehr einfach so jeden Gag umsetzen, der ihm plötzlich eingefallen ist. Mhm. Viele Sachen, viele Stunts durfte er überhaupt nicht mehr machen. Es gab so ein, zwei Ausnahmen, wo er nochmal ran durfte, aber viele, viele Sachen wurden mit Stuntman plötzlich gemacht. Und dafür war er da. Das war sein Ding, ne? Die Stunts zu machen. Und es hat ihn unglaublich deprimiert. Auch, dass er ein Drehbuch schreiben musste vorher. Mhm. Die Devise war nämlich vorher, wir denken uns aus, was am Anfang passiert, wir denken uns aus, was am Ende passiert und die 80% dazwischen, die finden wir schon raus, während wir es machen. Ja. Und da sind so viele Gags entstanden, so viele krasse Sachen entstanden, die nicht entstanden wären, wenn man angefangen hätte, darüber nachzudenken. Wo jeder auch am Set, während es passiert ist, natürlich einen Vogel gezeigt hat und gesagt hat, das kannst du nicht mehr, viel zu gefährlich. Und er dann sich einfach durchgesetzt hat, weil er der Chef war. Und jetzt war er plötzlich nicht mehr der Chef. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, das, was Keaton in seinen eigenen Studios gemacht hat, war extrem kostenintensiv. Ja. Und nicht besonders lukrativ. Ja. Also es ist aus der Perspektive zumindest nachvollziehbar, dass MGM gesagt hat, zum einen, nee, du ruinierst uns jetzt nicht, sondern du tanzt jetzt nach unserer Pfeife. Und zum anderen vielleicht auch nachvollziehbar, dass es vielleicht für Keaton doch ganz gut war. Ein bisschen Geld nochmal, weil vielleicht nicht mehr ganz so exzessiv. Er hat mit MGM, hat er seine erfolgreichsten Filme gemacht in der Tonfilmzeit. Die Tonfilme waren erfolgreicher als die Stummfilme, die er mit seinem eigenen Studio gemacht hat. Aber das sind nicht die Filme, an die wir uns erinnern. Ich habe keinen von diesen Filmen gesehen. Hast du welche davon gesehen? Kaum, ganz wenig. In den 30ern, aber, ne? So aber es gab vorher, der erste Film, den er mit MGM gemacht hat, der war noch sehr erfolgreich. Ich glaube, es war The Cameraman. Ja, 1928. Das war so einer seiner letzten Stummfilme. Ne? 1930 hat er mit Free and Easy, hat er seinen ersten Tonfilm für MGM gemacht, der nicht so gute Kritiken gekriegt hat. Ja. Und dann hat kurz darauf, 1931, Sidewalks of New York gemacht. Oh, aber der war noch einigermaßen mit seiner Handschrift. Das ging noch gerade so. Aber das wurde immer schwerer und immer schlechter. Man muss dazu sagen, dass Buster Keaton nicht in das Klischee hineinfällt, was viele andere Stummfilmstars nachgesagt wird, nämlich, dass sie eine schlechte Stimme hatten und dann mit dem Stummfilm einfach untergegangen sind, mit dem Tonfilm einfach untergegangen sind. Buster Keaton hatte eine sehr gute Stimme. Buster Keaton konnte auch einigermaßen singen, was ja damals wichtig war. Mhm. Das heißt, das war nicht das große Problem. Das Problem war halt seine Kontrolle, die er immer eigentlich hatte über alles. Und, und wenn er die Kontrolle nicht mehr hat, also er war wahnsinnig deprimiert und hat angefangen zu trinken. Und zwar richtig hart. Und das hat ihn seine Ehe gekostet. Ja. Und das hat ihn auch im Prinzip seine Karriere gekostet. Ne? Er war eigentlich weg vom Fenster, so in den 30ern dann. Es gab tatsächlich von Produktionsseite an neue Regisseure, die mit ihm arbeiten sollten, so Zettel, die rumgegangen sind, auf denen stand, lass ihn nicht trinken. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass viele Filme nur deswegen entstanden sind, weil er getrunken hat. Er war nämlich ein sehr schlechter Trinker. Nach zwei Drinks war er schon hin und futsch. Also er wusste schon nicht mehr, was er tut nach zwei Drinks. Er hat nicht viel vertragen. Und hat dann nach zwei Drinks eigentlich alles gemacht, was ihm gesagt wurde. Ah, das heißt, man musste einfach so ein Level halten. Man musste das richtige Level abpassen. Aber er hat dann auch auf dem Gelände von MGM die wildesten Partys gefeiert. Irgendwelche, also wirklich sehr seltsame Sachen passiert. Ganz viele Frauen wurden eingeladen und so, weil er einfach so, er war so durch. Und dann haben sie ihn irgendwann, der Chef, Meyer, von Metro-Goldwyn-Mayer, hat seinen Security-Typen losgeschickt und hat gesagt, du musst dem ein Ende setzen. Diese Partys dürfen nicht mehr stattfinden. Das große Problem war, der Security-Typ war selber sehr großer Kunde dieser Partys. Hat sehr viel mitgemacht. Das waren doch damals alle, oder? Also Hollywood war damals wirklich ein Sündenfuhl. Absolut. Und man hat ja auch mit Drogen und allem Möglichen, das war ja auch überhaupt nicht so, da hat man sich ja nicht so die Sorgen gemacht. Und das heißt, es ist nicht viel passiert, als Meyer ihn losgeschickt hat. Dann ist Meyer irgendwann selbst losgegangen und hat ihn aufgesucht und hat gesagt, das geht nicht mehr. Dann hatten die einen riesigen Streit und das war der Moment, wo ihm gekündigt wurde. Buster Keaton wurde rausgeschmissen. Ja. Das war's. Und dann haben halt die Partys natürlich auch aufgehört, aber Buster Keaton hatte auch keinen Job mehr. Und das war schon echt hart. Und er war Ende 30, weißt du? Ja. Da ist man Ende 30 und hat seine ganze Weltkarriere hinter sich und was kommt jetzt? Was soll das jetzt? Was soll jetzt passieren? Und es war echt schlimm. Also er hat viel Alkohol getrunken, ganz schlimme Zeit gehabt. Aber nach und nach haben sich die Leute auch wieder erinnert. Ne? Es gab auch immer wieder Leute, die gesagt haben, ja, komm mal als Gagman zu uns. MGM hat ihn auch wieder eingestellt, aber eben nicht als Mann vor der Kamera, sondern als Mann hinter der Kamera. Der hat mit den Barks Brothers zusammengearbeitet, hat mit denen ganz viele Gags gemacht. Mit Laurel und Hardy auch. Ne? Laurel und Hardy auch. Er hat relativ viele Gags geschrieben und genau. Er war offensichtlich auch wieder so einigermaßen auf den Beinen und hatte dann sogar mal auch ein paar Cameo-Auftritte in Filmen. Ja, genau. 1950 ist er in Sunset Boulevard, hatte einen Cameo-Auftritt. Ja. Und hat dann irgendwie noch wieder funktioniert, ne? Ja, er hat, muss man aber auch dazu sagen, es gibt interessante Zusammenschnitte im Internet, ganz viele Gags, die er früher gemacht hat, die er für verloren gehalten hat, weil der Film nicht sehr langlebig war, hat er einfach wiederverwertet. Es gibt so nebeneinander Gegenüberstellungen von Gags, die er weiterverkauft hat und später nochmal inszeniert hat für andere Leute. Ja, okay. Mit den Marx Brothers und mit anderen Filmen. Ja. Einfach die 1:1 das sind, was er früher gemacht hat. Ja, ist krass. Er hat also insofern auch kein Ego gehabt, ne? Er hat nicht gesagt, das ist mein Zeug, sondern er hat einfach gesagt, ja, ist in Ordnung, ihr macht damit, was ihr wollt, ist in Ordnung. Ich habe hier meinen Job als Gagman, alles in Ordnung. Er brauchte aber auch das Geld, er war auch so ein bisschen in der Zwickmühle da. Ja, das ist krass, ne? Weil der hat ja wirklich gut verdient als Stummfilmstar und wie er sich dann so selbst runtergewirtschaftet hat. Ja, konnte nicht gut mit Geld umgehen. Ja. 1950, nee, Moment, nicht 1950, viel später, bin ich? In den 50ern hat er viel Werbung gedreht. 1952, das wollte ich sagen, mit Charlie Chaplin gemeinsam in Limelight. Ah, Limelight. Haben wir Limelight noch nicht gesehen? Ich habe Limelight noch nicht gesehen. Tja, Flor, da verpasst du was. Ich glaube, den müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr neugierig, weil er spielt Charlie Chaplins Partner und sie spielen zwei gealterte Woodville Boulevard Künstler. Genau. Das einzige Mal, dass er mit Charlie Chaplin zusammengearbeitet hat. Aber die hatten freundschaftliches Verhältnis, kollegial-freundschaftliches Verhältnis? Genau. Also ich weiß nicht, ob die sich jetzt jeden Tag gesehen haben, aber die waren schon so gut kumpelhaft miteinander befreundet. Die haben sich ausgetauscht auf jeden Fall. Also was ich gelesen habe, war zum Beispiel, als diese ganze Frage war, ob er zu MGM geht, da war Charlie Chaplin war auch wirklich für ihn Ansprechpartner und hätte ihn auch wohl fast vom Gegenteil überzeugt. Okay. Also hätte er mal noch ein bisschen mehr gebohrt. Naja, aber er hat sozusagen tatsächlich in der Zeit, so bis in die 50er hinein, so es geschafft, sich durchzuwursteln als Gagman, hat auch wieder tatsächlich eine Reputation entwickelt und die Leute haben nach und nach die alten Sachen von ihm wieder entdeckt. Und dann hat er Werbung gedreht, weil er irgendwie so einen sentimentalen Punkt getroffen hat beim Publikum und hat er Shampoo-Werbung und was alle möglich, wo man wirklich denkt, oh mein Gott, was ist Warum das denn? Warum tust du das? Aber ich gönne ihm alles, weißt du? Ja. Das ist so ein alter Mann, der auch, wo alle unglaublich schwärmen. Alle, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sagen, der ist ans Set gekommen, wollte nicht mal irgendwelche Requisiten haben, hat on the spot wahnsinnig geniale Sachen einfach so improvisiert. Der absolute Wahnsinn. Es gibt so eine schöne Aufnahme von ihm, wirklich in hohem Alter schon, mit 60 oder sowas. Da kommt so ein Zug an, so ein Alter, und die sind da einfach privat. Also es ist nicht mal irgendein Dreh oder sowas. Beziehungsweise doch, der Dreh findet statt, aber die Aufnahmen, die da passieren, sind nicht für den Dreh oder für den Film. Und dann kommt der Zug an und hält da, und Buster Keaton schafft es genau im richtigen Moment, so eine Eisenstange vom Zug anzufassen und so zu tun, als ob er den Zug zum Anhalten bringt. Und es sieht super realistisch aus. Er schafft es einfach, das so zu verkaufen. Und dann sieht er, dass der Zug auch wieder losfährt in die andere Richtung, greift genau im richtigen Moment zu, zieht ihn und schickt ihn wieder auf die Reise. Und das sieht so geil realistisch aus, das kannst du nicht vorstellen. Er hat so ein Timing drauf. Zwei Namen sind wichtig, James Mason und Raymond Rauhauer. James Mason war der hat die Villa von, ehemalige große Menschen von Keaton. Xanadu. Ja, genau. Das Keaton hat für seine Frau eine Villa gebaut, die jetzt dann zu klein war. Und dann hat er nochmal Millionen investiert. Wahnsinn. Um eine zweite Villa zu bauen. Absoluter Wahnsinn. What the fuck, der wusste, wie man exzessiv lebt, als er viel Geld hatte. Und dann auch noch in ihrem Namen. Das gehörte dann ihr, das Zeug. Ja, genau. Das war nicht mal mehr seins. Die hatten auch bei der Scheidung, ne, wegen seinem Alkoholismus, gab es auch wirklich hässliche Streitigkeiten um Geld und wie viel ihr zusteht. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, James Mason hat dieses Ding gekauft und hat in der Abstellkammer die Kopien entdeckt von den alten Reels. Ah. Da wurden die wiedergefunden. Ach so. Die teilweise als verloren galten. Also einige gab es natürlich noch, aber ein paar galten als verloren. Und dann wiederum wurden die Dinger gezeigt und Raymond Rauhauer war ein Filmsammler. Mm. Der hat die sich angeguckt und hat gesagt, da muss man doch ein bisschen was machen, die muss man doch restaurieren. Ja. Und hat dann mit Buster Keaton eine Abmachung gemacht und hat gesagt, pass auf, ich restauriere die und dafür kriege ich von dir die Rechte, whatever, für Aufführungen und so weiter. Haben irgendeinen Deal gemacht. Ja. Und das war vor allem der dann angefangen hat in Deutschland. Die Filme zu fallen. Das war's. Deutschland. Deutschland die Filme zu zeigen. Okay, krass. Und da war Keaton auch teilweise dabei. Stimmt, in München. Genau, jetzt sind wir in den 60er Jahren. Ja. Genau, ja. James Mason war der die Filme gerettet hat. Mhm. Rauhauer war der sie dem deutschen Publikum nochmal präsentiert hat. Mhm. Und 1960 hat Keaton den Ehrenoscar gekriegt. Krass. Und das ist schön, diese späte Genugtuung vielleicht auch wieder. Es ist immer schön, sowas zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Er hat auch nochmal auf der Bühne gearbeitet im hohen Alter. Er hat nochmal eine Tour gemacht mit allem Möglichen. Und dann gab es im zweiten Akt von diesem einen Stück, was sie auf Tour hatten, so eine Filmsequenz, die irgendwie an die Wand geworfen wurde. Und dann hatten die aber irgendwas gedreht, was überhaupt nicht so richtig reinpasste. Und Buster Keaton ist mit seiner Frau einfach privat losgezogen und gesagt, das kann ich nicht, das geht nicht. Die können nicht einfach irgendwas an die Werfenwand werfen. Wir drehen was. Und dann haben die tatsächlich dafür was gedreht. Einfach so ein Boot, wie er auf dem, ich hab's mir angeschaut, das sieht toll aus. Er in hohem Alter auf einem Boot will den Anker, also einfach einen schweren Stein ins Wasser werfen, geht dafür ans Ende des Bootes. Und das Boot geht so weit unter, dass das Wasser da reinkommt. Ja. Und er lässt den Stein gerade noch los und versucht das wieder zu retten, indem er wieder nach vorne geht. Aber ist aber zu spät. Und er geht halt nach vorne, während das Boot untergeht. Sehr schön. Und es ist eine ganz tolle, süße Sequenz von einem über 60-jährigen Buster Keaton. Es ist super sweet. Großartig. Ich liebe es. Und das haben die einfach so freiwillig gedreht, weil sie gedacht haben, naja, das können wir jetzt so nicht machen. Wir müssen da was an die Wand werfen, was irgendwie zum Theaterstück passt. Super geil. Wollen wir zu unserem Fazit kommen? Unser Fazit. Von diesem Film. Ah. Du bist der Buster Keaton-Experte von uns beiden. Deswegen lass mich vielleicht einmal erstmal eine Laienmeinung loswerden. Ja. Das Urteil. Es könnte sein, dass ich einen neuen Lieblingsfilm aus diesem Genre und dieser Zeit habe. Ja? Es könnte sein. Also, erstmal vorweg, Ich sehe das total, was die alle sehen, dass es ein unfassbar guter Film ist. Ein Meisterwerk ist. Ich sehe total, warum der ständig in den Toplisten auftaucht. Ja. Ich glaube, also es ist so schwer, sowas zu sagen, so mit frischem Blick. Ich glaube, der verdrängt gerade The Kid von Platz 1. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Ich war komplett weggeblasen. Und nochmal, um das nochmal stark zu machen, nicht die Action und nicht die Tricks, sondern die Magie und die Poesie, die da drin steckt. Ja. Das Surreale, das Fantastische, dieses Spiel mit Traum und Wirklichkeit, mit Film und Realität. Und wie Buster Keaton es natürlich auch mit diesen wahnsinnigen Tricks und mit diesen tollen Stunts schafft, daraus einen unglaublichen Fluss zu machen. Alter. Das ist einfach ein Meisterwerk. Also es ist wirklich krass. Meine Güte, ich bin gerade so wahnsinnig glücklich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Weil ich weiß, dass du sagst nicht gerade selten, dass du kein großer Slapstick-Fan bist. Ja. Und dann bin ich bei jedem Film, den ich dir zeige, der mit Slapstick zu tun hat, natürlich wahnsinnig nervös. Und ich bin so glücklich, dass das bei dir wirklich so einen Nerv getroffen hat. Ich meine, natürlich, wir lieben Film. Und Buster Keaton offensichtlich auch. Ganz offensichtlich. Wenn du so einen Film machst, dann liebst du Film. Genau. Und eine selbstreferenzielle Nummer, die einfach 1924, meine Güte, vor genau 100 Jahren passiert ist, was echt krass ist. Und ich liebe diesen Film auch dafür. Und ich war auch hin und weg. Allein die Stelle, wo er das erste Mal in diese Leinwand reingeht und ich denke, was? Ja. Was passiert hier? Ja. Und dann einfach nur weiter und weiter und weiter. Die Liebe für diese Geschichten, die Liebe für Kino, die Liebe für dieses naive Erzählen und diesen Charakter des Sherlock Holmes, den er da annimmt, der aber auch ja mit dem echten Sherlock Holmes nicht viel zu tun hat, sondern mit seiner Vorstellung davon, ne, wie er dann der große Meisterdetektiv ist. Ich finde es mit so viel Liebe gemacht. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich kann deinem gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du den Film magst. Ich freue mich so. Ja, danke. Vielen Dank, Johannes, dass du mir diesen Film gegeben hast. Also wirklich, nicht nur, weil ich damit so ein bisschen weiter so Kanon, oh, muss ich unbedingt noch nachholen, aufarbeiten konnte, sondern das war wirklich eine Entdeckung. Schön. Also auch, weil es hat mich halt auch einfach überrascht, weil ich einfach von Buster Keaton was anderes erwartet habe. Und ich hab diesen Film angemacht, ich habe mich nicht darauf eingestellt, sowas Schönes zu sehen. Oh. Okay, ihr da draußen, schaut euch diesen Film an, wenn ihr es nicht schon habt. Schaut euch andere Filme von Buster Keaton an und schaut euch auf jeden Fall auf YouTube mindestens ein paar Zusammenstellungen an von Buster Keaton Sachen in hohem Alter mit 50, 60, 70. Der ist 70 geworden, er hatte Lungenkrebs. Das haben sie ihm am Ende gar nicht gesagt. Er hat immer gedacht, er hat einfach eine Bronchitis, aber er hatte Lungenkrebs. Das haben sie irgendwann rausgefunden. Das war aber schon so weit, dass es im Grunde auch egal war. Und dann haben sie einen Tag vorher noch ganz lange Bridge gespielt und am nächsten Tag ist er gestorben. Oh je. Aber mit 71. Ja. Also insofern, toller Typ. Schaut euch einen Haufen Sachen an und freut euch einfach. Ich find's super. Ganz, ganz toll. Wenn ihr wissen wollt, was ich Johannes nächste Woche aufgebe, bleibt dran. Mhm. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank euch, dass ihr jede Episode hört, die wir rausbringen. Und dass ihr uns schreibt, was für Filme wir machen sollen. Beziehungsweise welche Filme wir besprechen sollen. Ja. Und das könnt ihr auf Spotify tun und so weiter. Aber das wisst ihr alles. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ich habe ja noch was für dich. Du darfst es nicht so flüstern. Du darfst dich jetzt nicht fürchten. Wir sind nochmal New Hollywood, tut mir leid. 60er. Was heißt, warum tut dir das leid? Weil es derselbe Regisseur von der Reifeprüfung ist. Oh nein. Mit seinem Debütfilm. Du weißt doch, was ich das... Oh Gott, nein. Und zwar... ist das nicht sein Debüt? War nicht die Reifeprüfung sein Debüt? Das war doch ein Debütfilm. Wer hat Angst vor Virginia Woolf? 1966. Oh. Okay. Vor der Reifeprüfung. Ein 130-minütiges Kammerspiel und wenn es einen Film über dysfunktionale Ehen gibt oder dysfunktionale Beziehungen, dann ist es der hier und er ist großartig. Er ist ein. Okay. Also ich bin mal gespannt, wie du ihn finden wirst. Es ist ein verfilmtes Theaterstück. Ja. Es ist ein Kammerspiel. Es ist ein sehr dialoglastiger Film. Ist das nicht der Film, dem man besonders viel Prätentiösität vorwirft? Nö. Oder sortiere ich ihn falsch ein? Nee, prätentiös ist der nicht. Das ist eigentlich, das ist alles sehr geerdet und sehr realistisch und es ist halt 130 Minuten lang. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin mal gespannt, wie du ihn findest. Es ist auch schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß noch, ich liebe das Theaterstück, ich liebe die Textvorlage und ich liebe diesen Film. Und, okay. Und lass mich raten, es wird nicht aufgeklärt, wer vor Virginia Woolf Angst hat. Eine Frage, die wir auf jeden Fall uns auch stellen können, während wir über diesen Film sprechen und noch ganz viele andere Fragen. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.